Herzlich willkommen zur 155. Episode der Wechselzone-Gruppe. Scheiße. Ich muss immer bedenken, weil wir früher mal Wechselzone-Jungs gesagt haben, aber naja, das hat sich ja jetzt erledigt. Trotzdem die Kicherer auf meiner Seite, auf der Linken, der Adrian. Hi. Und zu Adrians Linken, der Ludwig. Hallo. Ja, hier gibt es keine rechte Seite. Gott sei Dank. So, Jungs, wie geht's euch denn? Adrian. Mir geht's gut. Erstaunlicherweise nach der gestrigen, doch schon etwas ausgedehnten Radfahrt geht's mir erstaunlich gut, muss ich wirklich sagen. Bis da, ich habe ein bisschen Schmerzen in den Händen von Lenker halten und ein bisschen Nacken, verspannten Nacken, aber ansonsten meine Beine und das Wohlbefinden ist wunderbar. Wie geht's im unteren Rücken? Dem unteren Rücken, da habe ich keine Probleme. Wie gesagt, bei mir ist es eher der Nacken, die Schultermuskulatur, der Nacken, der verspannt oft. Ja, das habe ich oft so beim Radfahren, wenn ich etwas länger fahre, da habe ich da eher so Probleme. Wenn ich länger Rad fahre, da habe ich meistens im unteren Rücken noch. Nö. Ja, da musst du so ein bisschen an deine Radeinstellung machen. Denn, wahrscheinlich, dann, ja. Ja, Ludwig, wie geht's dir denn so? Mir geht es wirklich sehr gut. Ich habe eine entspannte Woche bisher gehabt. Ich habe am Sonntag ja einen längeren Lauf gemacht. Über den sprechen wir dann auch gleich noch. Ich habe dann jetzt Montag, Dienstag und Mittwoch keinen Lauf gemacht. Ich habe da auch tatsächlich schon die ein oder andere besorgte Nachricht bekommen deswegen. Aber mir geht's gut, das sei hier auch nochmal gesagt. Und ich habe am Dienstag das erste Mal in meinem Leben mit einem Multiband trainiert, also mit so einem Fitnessband. Und auch das war eine echt neue Erfahrung für mich. Ich habe dann gleich im Anschluss daran panisch eine Sprachnachricht an Adrian geschickt und habe ihm gesagt, ich spüre irgendwie nichts. Aber am nächsten Tag hat sich dann herausgestellt, dass da doch irgendwas passiert, wenn man solche Übungen macht. Und da war ich dann wieder sehr beruhigt. Insofern neue Erfahrungen, viel Ruhe, ehrlich gesagt, diese Woche auch. Und insofern gut ausgeruht, entspannt und guter Laune. Und Muskeln entdeckt, wo du nicht dachtest, dass du welche hast? Nee, das habe ich damals bei meinen ersten Klimmzügen gemacht. Da habe ich tatsächlich Muskeln entdeckt, die ich noch nie wahrgenommen hatte. Aber nö, also nichts Neues in dem Bereich zumindest, ne. Ich kann dir mal Bouldern empfehlen. Danach hast du auch Schmerzen, wo du dachtest, da hast du keine Muskeln. Ja, ist mir zu aufwendig. Das ist das Schwimmproblem, ne. Da muss man wieder hinfahren, sich umziehen. Ach so, und ja. Das ist mir irgendwie alles zu aufwendig und zu viel Zeit, die man da investieren muss. Grundsätzlich spannend, ja, aber ich glaube, das ist mir auch so technisch. Ich check das, glaube ich, nicht. Ich dachte gerade, was ist denn das Schwimmproblem, aber okay. Das Schwimmproblem ist der Aufwand, der damit verbunden ist und die Langeweile, für mich zumindest, die sie wahrscheinlich beim Bouldern nicht einstellen würde. Die Langeweile beim Schwimmen, das gibt's nicht. Ja, ich weiß, ich spreche gerade mit zwei Triathleten, falscher Zeitpunkt, falscher Ort. Ehemaligen, da lege ich Wert drauf. Ja. Auch das hat Gründe. Auch das hat Gründe, genau. Ja, bei mir sieht es auch eigentlich so recht stressig aus, wie immer. Bin ja gerade mittendrin und wenn man ein Haus baut, kann ich euch hier mal sagen, für diejenigen, die das irgendwann mal in Angriff nehmen wollen, es müssen sehr, sehr viele Entscheidungen getroffen werden. Das ist sehr, sehr zeitaufwendig. Ja, also ich bin, sag ich mal, von einer Dreiviertelstunde nach Hause gekommen, habe noch ein paar Sachen erledigt und bin dann quasi direkt vor dem Rechner. Also momentan mit Laufen sah es die Woche ganz, ganz schlecht aus bei mir, aber ja. Aber du musst doch jetzt auch Tätigkeiten machen, wenn du hast es, glaube ich, schon mal erzählt sogar. Ja. Du musst ja jetzt sozusagen Baustellen-Workout machen. Du hast, glaube ich, eher Muskelgruppen entdeckt. Baustellen-Workout, oder? Ja, also ich hatte es, glaube ich, in der letzten Folge schon mal gesagt, ich hatte, wenn du jetzt so oft Sachen hebst und so oder auch auf den Knien mal rumrutscht, dann ist das Problem, dass du, wenn du dann laufen gehst, du Schmerzen so unterhalb der Kniescheibe hast. Das ist wahrscheinlich so ein bisschen vom, ich sag mal, ungewohnten Arbeiten, aber ansonsten geht es mir eigentlich relativ ganz gut, bis auf, wenn du dich eher das Problem hast, wenn ich dann vor die Tür gehe, mein Kopf einfach nicht so frisch ist, aber wenn ich dann wieder quasi zu Hause bin, ich mich dann einfach auch entspannter fühle, weil du einfach durchs Laufen auch den Kopf ein bisschen mal freikriegst von den ganzen Dingern. Aber bist du dann auch jemand, der gern Gartenarbeit und sowas macht? Weil im Prinzip ist doch das was Ähnliches, oder? No, ich glaube, das ist schon ein Unterschied. Also wirst du dann den Garten haben beim Haus? Oder? Ja, so ein Garten ist dabei. Da gibt es auch eine coole Geschichte dazu. Wir waren hier letzte Woche im Obi, mussten da noch zwei, drei Besorgungen machen. Und beim Rausgehen habe ich eine so eine, soll ich sagen, so eine riesen Schwimmwanne gesehen, die hat so um die 5000 Euro kostet. Die war ungefähr dreimal so groß wie ich und sehr, sehr tief. Und da habe ich zu meiner Freundin gesagt, ey, guck mal, so ein geiles Ding und das mit einer Gegenstromanlage in den Garten für 5000 Euro. Die Gegenstromanlage, die kostet weitere 5. Ne? Ja, klar. Klar. Und das Wasser, da kommt was zu kosten, ja, auch noch. Aber ich meine, es ist jetzt nicht utopisch viel, weil das Ding war schon riesig. Und wenn du dir eventuell ein Stück ein kleineres holen könntest, oder gibt es wahrscheinlich vielleicht für 2,5 oder so, dann wäre es vom Aufwand, vom Ertrag, glaube ich, gar nicht so teuer, wie ich es mir ausgerechnet habe. Ich meine, klar, muss man mal gucken, wie das Wasser und so, wie viel das so kosten würde und die ganzen Aufbereitungen dafür. Aber eigentlich ganz cool, so beim Rausgehen so eine riesen Wanne gesehen zu haben. Es sah echt so aus wie so eine riesen Badewanne. War echt ganz cool. Ja, du musst da im Garten noch so viel Platz lassen, dass wir dann auch wirklich wie vereinbart 2021 den ersten Wechsel zu einer Backyard-Ultra bei dir machen können, ne? Genau. Also, ja, ihr wisst aber schon, dass ihr dann in den Westerwald kommt. Und ich laufe ja in letzter Zeit jetzt viel mit meiner Freundin und da sind wir letztens ein etwas anderes Stück gelaufen, wo auch mal ein steilerer Berg drin war. Und da hat die so ein bisschen... Ja, aber wir reden von einem Garten. Ja, ja, pass Backyard. Auf. Und da habe ich schon gesagt, ich bereite dich nur auf das vor, was demnächst, wenn wir im Haus wohnen, drauf zukommt. Weil ich wohne am Hang. Also die Straße geht einfach runter von einer Seite zur anderen. Ah. Und das ist gar nicht mal so unsteil. Und der Garten von mir ist auch ein Hanggrundstück. Also theoretisch geht es einfach nur runter. Von daher, viel Spaß. Kann man sich perfekt auf den Western States vorbereiten. Flachländer. Sehr gut. Hört sich doch gut an, ja. Nächste Challenge stehen, würde ich sagen. Wir können gerne so ein paar Runden fahren, den Berg da hoch. Da mal gucken, wie viele Runden Das klingt nach Everest-Challenge eher als nach Backyard. Ja, aber ich sag mal so, ich mache, wenn es mal soweit ist, mache ich mal ein Video von dem Berg, den ich da vor meiner Haustür habe und dann, oder Adrian, du bist doch mit mir auf dem Köppel hochgelaufen, ja? Du weißt doch, dieses eine letzte Stück, bevor es dann auf der anderen Seite nur runtergeht. Weißt du noch? Ja, ja. Ungefähr so ein Berg ist ja, das. Ja, mehr oder weniger. Okay. Ja. Ja, die Frage ist, wie lang, ne? Also, ich meine, ist das Ding jetzt 10 Meter lang oder 100? Also, das ist ein Unterschied. Jetzt mal grob geschätzt 700 Meter oder so. Von unten bis nach ganz oben. 700 Meter? Von unten bis ganz nach oben, würde ich jetzt mal behaupten, ja. Okay. Aber wie gesagt, ich... Aber ist demnächst? Demnächst mehr, genau. Ja. Demnächst auf Insta live die Story oder wie auch immer. Ja, wenn ich nächstes Mal da bin, dann... ich wollte schon die ganze Zeit mit dem Fahrrad mal hinfahren, aber ich habe es bis jetzt noch nicht geschafft, weil ich muss auch irgendwie wieder zurückkommen. Meine Freundin hat noch also ihr Auto ist momentan ein halbes Jahr alt und sie will mein Fahrrad nicht da in den Kofferraum packen. Verständlich, wenn ihr mein Fahrrad sehen würdet. Aber gut, kommen wir mal hier von Spaß zu ernsteren Sachen und auch schönen Sachen. Der Ludwig hat sich mit der Tabea hingesetzt und den guten Nachtlauf besprochen. Und dann würde ich sagen, wir geben jetzt mal ab zu den Zweien und hören uns gleich wieder. So, wir sprechen jetzt über Laufen gegen Leiden und ich spreche dazu mit Tabea. Hallo Tabea. Hallo Ludwig. Und du bist genau die richtige Gesprächspartnerin dafür, denn du bist Mitglied bei Laufen gegen Leiden. Und ich kenne Laufen gegen Leiden auch sehr gut, bin kein Mitglied, aber ich nenne es jetzt mal Freund und Unterstützer, denn Laufen gegen Leiden, das wirst du gleich nochmal genauer erzählen, ist ein Verein für eine sehr gute Sache, nämlich für den Tierschutz und das Tierwohl. Und da werden im Prinzip, wird die gute Sache mit einer anderen guten Sache verbunden, nämlich mit dem Laufen. Und Laufen gegen Leiden ist ein Verein, der sich dafür einsetzt, dass, ich sage jetzt mal, Spendengelder eher laufen werden in diversen Formaten und dann weitergegeben werden an Tierschutzorganisationen. Aber wie gesagt, viel besser erklären kannst du das, Tabea. Was genau ist Laufen gegen Leiden? Ja, genau. Also erstmal vorweg, ich habe mich natürlich voll gefreut, dass das Thema hier Anklang findet und dass wir da mal drüber sprechen, weil ich finde es super wichtig und ich bin gerne Mitglied. Jetzt schon das dritte Jahr bei Laufen gegen Leiden und war einfach auch total angesprochen von dem Konzept. Also es geht, wie du schon sagst, einfach darum, mit dem, was wir alle machen, nämlich mit dem Laufen, Spendengelder zu erlaufen im Prinzip. Und wer schon mal auf Wettkämpfen unterwegs war, da gibt es immer mal wieder diese schwarzen T-Shirts oder mittlerweile sind sie grüner geworden, aber wo dann eben sehr groß Laufen gegen Leiden draufsteht. Und wer sich gefragt hat, was damit auf sich hat, das besprechen wir jetzt. Genau. Genau so ist es, ja. Erzähl ruhig gleich weiter. Ja, so das Größte, glaube ich, was man erwähnen kann, ist eben der Gute-Nacht-Lauf, den wir organisieren. Passenderweise ist ja heute Donnerstag, der 7. Mai. Das heißt, ich werde auch gleich noch laufen gehen, nachdem wir die Episode hier fertig gemacht haben. Und immer zu Vollmond, wie heute, gehen wir quasi zusammen an den Start um 20.30 Uhr in über 70 Ländern und laufen für den guten Zweck. Das heißt, also wirklich ganz entspannt, 5 bis 7 Kilometer. Und jeder darf was spenden, muss natürlich nicht, aber kann eben dann dabei sein. Hat es einen Grund, warum das immer zu jeder Vollmondnacht dann ist? Gibt es da eine Idee dahinter? Ist mir ehrlich gesagt nicht bekannt. Aber es ist ein festes Datum, man weiß es halt dann automatisch, ne? Das ist wahrscheinlich ganz sinnvoll. Genau, ich glaube, es ist eher das, also dass es eben einmal im Monat ist. Ich glaube, einmal im Monat ist auch so ein Rhythmus, der gut passt für viele. Es war auch mal später, also es war ganz am Anfang um 21.30 Uhr, das hat man dann ein bisschen nach vorne gelegt, was mir dann auch ganz lieb war. Ja, und die Spendengelder, die dort zusammengelaufen werden, also man kann vielleicht noch sagen, dass das nicht nur in Deutschland ist, also wir haben auch Gute-Nacht-Läufe in anderen Städten, die außerhalb Deutschlands liegen, zum Beispiel in Spanien gibt es da eine Gruppe, wo genau weiß ich nicht, aber auch in Österreich, Dänemark glaube ich sogar auch. Aber insgesamt über 70 Städte und momentan dank Corona sogar in mehr als 70 Städten, weil gerade kann man es machen, wann man will, wo man will. Hauptsache man taggt es irgendwie bei Strava oder Ähnlichem und überweist vielleicht eine kleine Spende. Also das heißt, im Moment muss man sich gar nicht an eine bestimmte Location halten, sondern man weiß einfach immer, wenn Vollmond ist, und das wird ja auch entsprechend auf der Website von Laufen gegen Leiden publiziert und auf der Facebook-Seite, wann das jeweils ist. Auch die ganzen Termine im Voraus kann man schon nachgucken. Kann man im Prinzip jetzt einfach laufen, taggt es entsprechend und überweist natürlich dann auch gewissenhaft einen entsprechenden Spendenbeitrag. Und ich kann vielleicht von meiner Warte aus sagen, in Berlin gibt es 2 Gute-Nacht-Läufe, also 2 Standorte. Das ist immer ein fester Standort, wo sich die Leute treffen. Und ich habe die auch schon, ich habe die auch schon 2-mal mitgemacht. Und es ist wirklich eine wirklich sehr charmante Geschichte, denn man trifft sich dann einfach, kennt die Leute teilweise, kennt sie aber auch überhaupt nicht. Es gibt dann immer so 1, 2 bis 3 Euro, die man dann auch wirklich übergibt sozusagen. Das ist immer ganz nett, so wie so beim Autoscooterfahren wirft man dann Geld ein und dann darf man mitlaufen. Und das sind total super nette Leute. Es ist auch, was so die Gruppe angeht, sehr durchmischt. Also da gibt es Langsame, da gibt es Schnelle, da gibt es Frauen, da gibt es Männer, da gibt es Jungen, da gibt es Alt. Und man läuft eigentlich wirklich mit einem ganz gemütlichen Tempo. Ne? Also man braucht jetzt nicht irgendwie die Angst haben, dass man da nicht mitkommt. Also wir sind, glaube ich, damals in einem zwischen 6 und 7er Pace gelaufen. Immer so 7 bis 8 Kilometer. Und du hast vorher schon gesagt, ihr organisiert das. Was heißt ihr? Also wer organisiert diese Gute-Nacht-Läufe dann immer, was so die Treffpunkte angeht und die Durchführung und die Übergabe der Gelder? Genau, also es gibt, jetzt will ich nichts Falsches sagen, es gibt 3 Hauptorganisatoren, nenne ich es mal. Das ist der Matthias, der Dieter und noch eine Person. Vielleicht können wir das verlinken am Ende, weil ich es jetzt gerade nicht genau auf dem Schirm habe. Aber die machen quasi die Verwaltung erstmal, dass das auch ankommt. Und ja, dann gibt es quasi in jeder Stadt Menschen, meistens eine Person, manchmal auch 2, die das dann koordinieren, die dann eigene Veranstaltungen erstellen, die Einladungen rausgeben und dann den Lauf durchführen und dann eben den Betrag, den man erlaufen hat, dann an Laufen gegen Leiden spendet oder weitergibt in dem Sinne. Und dann wird der gesammelte Betrag halt am Ende für ein Projekt oder eine Organisation oder zum Beispiel auch einen Gnadenhof, der es gerade nötig hat, dann wird das eben ausgeschüttet. Gibt es zum einen... Also kann man nachvollziehen, welche Organisationen da unterstützt werden oder worden sind und wer wählt die eigentlich aus? Also das macht der Verein oder beziehungsweise die Vorsitzenden. Also ganz früher, da war ich aber noch nicht Organisatorin, da war es so, dass wirklich jeder Gute-Nacht-Lauf ein Thema oder ein Projekt hatte. Wir hatten, glaube ich, sogar mal eine Kuh namens Erna oder Eva oder irgendwie so, die gerettet werden sollte. Das war zu Beginn die Idee. Das ist jetzt aber nicht mehr so. Und ich möchte hier auch nichts Falsches sagen, weil, wie gesagt, zu dem Zeitpunkt war ich nicht mal Mitglied bei Laufen gegen Leiden. Da habe ich das nur immer mal so mitbekommen, wenn ich mal mitgelaufen bin. Und jetzt ist es so, dass das Geld eben erstmal gesammelt wird und dann ausgeschüttet wird, wenn Bedarf da ist oder wenn man eben was gefunden hat, wo es gerade gut gebraucht wird. Und das sieht man dann auch, wenn man bei Facebook oder Instagram oder auf der Homepage mal nachguckt, unter Neuigkeiten über Patentiere, Spendenziele beispielsweise. Da kann man dann schauen. Was ich ganz schön finde, ist bei Laufen gegen Leiden, man muss es nicht heimlich machen. Also man kann sich auch dazu bekennen. Es gibt nämlich ganz schöne Shirts. Du hast es vorher, glaube ich, schon auch angesprochen. Es gibt einen Shop, wo man auch sich entsprechend Equipment kaufen kann. Auch da ist es so, dass die Gelder dann entsprechend verteilt werden, die da eingenommen werden an die entsprechenden Organisationen, ne? Ja, genau. Also man muss auch nicht Mitglied sein, um sich so ein Shirt zu kaufen, ne? Wenn man, also es ist ja auch schön einfach, wenn man eine gewisse Message unterstützen will, dann muss man ja nicht unbedingt auch dem Verein beigehören, sondern es reicht dann vielleicht für den einen oder anderen auch, das T-Shirt zu tragen auf Wettkämpfen. Und ich kann es eigentlich nur empfehlen, weil ich hatte es jetzt schon zweimal, dass ich platziert wurde bei Läufen. Und zweimal war tatsächlich dieselbe Ansage so. Und Platz so und so geht an Tabea Lorch von Laufen gegen Leiden. Naja, obwohl vielleicht war es heute Laufen mit Leiden. Wir wissen es nicht. Also ich weiß nicht, was sich die Gründer gedacht haben, aber da war bestimmt irgend so eine Idee mit im Spiel. Also man ist mit so einem Shirt schon auch im Gespräch, wenn man über die Ziellinie kommt. Ist natürlich auch was Untypisches, aber ja, wer nach außen eine Message tragen möchte und sich damit identifizieren kann, dass man eben für den Tierschutz läuft, der kann da mal in den Shop auch einfach reingucken. Die haben sehr schöne Sachen, ja. Wie sind denn da immer so die Reaktionen eigentlich von Mitläuferinnen und Mitläufern? Also wenn ihr mit den Shirts dabei seid und eben Farbe bekennt und eben zeigt, wofür ihr lauft, für die gute Sache, für den Tierschutz und so weiter. Also mir zum Beispiel geht es ja schon ab und zu so, wenn ich beispielsweise mit einem Vegan Runners Shirt oder sowas laufe, dass man dann schon hin und wieder mal Kommentare bekommt. Ich glaube, viele kennen das auch. Wie geht's dir so, was die Reaktion angeht? Musst du viel erklären oder sagen die Leute, das ist eine coole Sache? Oder ja, wie sind so die Nachfragen, die dann auch mal direkt an der Startlinie oder an der Ziellinie kommen? Also es ist mir jetzt noch nicht so der Hass entgegengekommen, sag ich mal. Also oder doofe Kommentare, vielleicht weil es ein bisschen subtiler ist. Also klar, wir haben natürlich auch das Vegan mit drauf, aber es ist ja eben erstmal Laufen gegen Leiden, Laufen für irgendwas Gutes. Und ich habe immer sehr viel Respekt dafür bekommen, eher in dem Sinne von wegen, oh, die ernährt sich scheinbar vegan und läuft hier trotzdem und läuft vielleicht auch vielleicht gar nicht so langsam, wie man das denken möchte vielleicht, ne? Also es ist ja doch in vielen Köpfen noch drin, dass das gar nicht so kombinierbar ist, sich vegan zu ernähren und dann gute Leistung zu bringen, zumindest bei einigen Menschen, obwohl sich das auch gerade ein bisschen ändert, habe ich so das Gefühl. Aber für mich war so die schönste Erfahrung dann letztes Jahr beim Brüder-Grimm-Lauf. Da war nämlich eine riesen Kohorte von Laufen gegen Leiden-Menschen mit diesem T-Shirt. Und man hat sich eben sofort erkannt. Also das war dann wirklich, man ist dann zum ersten Mal, das ist für die Leute, die es nicht kennen, das ist halt ein Etappenrennen über 2 Tage mit 5 Etappen. Und man ist nach der ersten Etappe dann ja über die Ziellinie und hat so gesehen, oh, da ist noch einer, oh, da ist noch einer, da gehe ich mal hin, da sage ich mal Hallo und hat sich dann auch kennengelernt. Ne? Also es öffnet dann auch Türen oder in dem Falle auch Freundschaften, Leute, die ich vorher nicht kannte, mit denen ich mittlerweile Kontakt habe, weil ja, wir diese T-Shirts getragen haben. Ja, ich muss auch sagen, ehrlich gesagt glaube ich, dass der Brüder Grimm-Lauf, bei dem ich ja auch schon hin und wieder dabei war, der vielleicht am stärksten veganisierte Wettbewerb in Deutschland ist. Und da wirklich so viele, kann gut sein, ja. So eine große Community entsprechend auch ist. Auch Grüße an Katrin und Daniel vom Bewegt-Podcast, die einen großen Beitrag dazu geleistet haben, dass da so viele Veganerinnen und Veganer am Start sind. Und ich glaube, Sabine ist die Organisatorin, seit 2 oder 3 Jahren auch dafür sorgt, dass da entsprechend wirklich eine Top-Verpflegung, vegane Verpflegung an den Strecken und im Zielbuffet dann eben auch dargereicht wird. Und also insofern Shoutouts an die Brüder Grimmlauf-Gemeinde, die dieses Jahr leider auch auf den Wettbewerb verzichten muss. Aber wir wollen jetzt nicht ständig nur über Corona sprechen. Nee. Du hast es vorher schon mal angesprochen, du musst nicht Mitglied werden, du kannst aber Mitglied werden oder man kann Mitglied werden. Mhm. Warum sollte man das denn tun? Ja, wie ich schon vorher gesagt habe, also ich finde das, oder das größte Ziel sollte doch immer sein, was zu finden, was einen selbst inspiriert und wohinter man selber stehen kann. Und ich meine, als Läufer oder Läuferin einen Verein angeben zu können, der nicht nur läuft, sondern vielleicht auch für das einsteht, was man selber gerne so weitergeben möchte, nämlich Tierschutz, das ist doch irgendwie was total Schönes. Und deswegen hat mich das damals so angesprochen. Und das geht ja auch bei dem Verein gar nicht um Leistung oder hey, guck mal, der hat das gemacht, sondern es ist eine riesengroße Gemeinschaft, wo jeder Teil sein kann, egal wie schnell, wie langsam, wie kurz, wie lang er läuft oder sie. Ja, und Hauptsache, man ist dabei und verfolgt dasselbe Ziel und hat dieselben Vorstellungen, wie ein Zusammenleben funktionieren kann, zwischen Tier und Mensch, zwischen Mensch und Mensch, zwischen Tier und Tier. Ja, und es ist eben einzigartig. Also ich kenne zumindest keinen anderen Verein, der jetzt Laufen mit Tierschutz verbindet. Mhm. Und es gibt inzwischen ja doch schon eine ganz beträchtliche Anzahl an Mitgliedern, nämlich wie viele habt ihr jetzt? Wir sind so um die 400, genau. Also es könnte mehr sein, aber ich finde, das lässt sich schon echt sehen, ne? Ja, würde ich auch sagen. Was ich vor allem beeindruckend finde, ist, dass diese Gute-Nacht-Läufe ja wirklich international inzwischen sind. Und das ja wirklich so ein Format ist, das ich deswegen sehr schön finde, weil es eben ein fester Termin ist, aber trotzdem halt immer ein sehr kleiner Kreis nur ist. Also ich kann nur eben aus Berlin berichten, wie ich schon mal gesagt habe. Wir sind da meistens, oder was heißt meistens, die beiden Male, wo ich dabei war, waren wir immer so 10 bis 15 Leute. Man hat automatisch natürlich ein Gesprächsthema, das ist auch gut, um auch Leute vielleicht mal kennenzulernen. Ich meine, jeder kennt die Laufgruppen, die es ja in den diversen Städten gibt. Das ist schon nochmal was Besonderes, würde ich sagen, weil das auch so organisiert, unorganisiert ist. Ja, also das hat schon diesen gewissen Charme eben auch. Und man hat aber trotzdem so eine Grundbasis. Ne? Man steht irgendwie für eine Sache ein. Man muss allerdings auch nicht vegan unbedingt sein, um mitzumachen. Aber ich glaube, um Mitglied zu werden, muss man vegan sein, richtig? Ich glaube nicht, dass ich möchte jetzt hier nichts Falsches sagen, aber ich habe auf jeden Fall nirgendwo anklicken müssen, ich lebe vegan. Ah, okay, ja. Okay. Ich glaube, es geht wirklich ganz vordergründig um den Tierschutz natürlich. Mhm. Also auch bei den Gute-Nacht-Läufen würde ich, wenn da jemand eine Diskussion mit mir anfängt, niemals sagen, ja, es ist okay, wenn du Fleisch isst. Also da muss man eben auch dann so seinen Standpunkt klar machen, gerade in Bezug auf Tierschutz. Dafür steht der Verein eben auch, aber da bin ich überfragt, aber ich glaube nicht, dass jetzt ein Vegetarier nicht Mitglied werden dürfte. Also man sollte vielleicht nicht in einem Jagdverband noch gleichzeitig Mitglied sein. Genau, ich glaube eher das. Aber was ich auch noch sagen wollte zum Gute-Nacht-Lauf, was ich einfach so toll fand, weswegen ich dann nämlich auch gesagt habe, ich übernehme den, bis vor einem halben Jahr hatte den nämlich noch meine Mitbewohnerin, der das dann zu viel geworden ist, da hatten wir es immer auch so ein bisschen aufgeteilt schon, wenn sie nicht konnte, dass ich das dann gemacht habe in Marburg. Aber mir war das eben wichtig, dass das in Marburg eben auch weiter Bestand hat, weil ich finde diese Idee so schön. Man läuft um 20.30 Uhr los und man weiß genau, dass überall in Deutschland oder man kann ja fast sagen um Deutschland, in Europa, Leute gerade auch laufen mit genau demselben Ziel, die sich gerade vielleicht nett unterhalten und da ganz entspannt miteinander eine gute Zeit haben. Und das hat, also das überzeugt mich einfach. Also ich hatte auch schon gerade so vor Weihnachten die Läufe, wo ich einfach alleine war. Also da kam dann niemand. Also es ist halt auch verständlich in der Studentenstadt, dass es nicht so angenommen wird dann. Aber gut, dann habe ich auch gesagt, okay, ich bin jetzt zwar alleine, aber jetzt laufe ich trotzdem meine 5 Kilometer und freue mich, dass ja, ich laufen kann und dass andere Leute gerade auch laufen. Aber das ist ja auch so ein bisschen der Vorteil dieses Formats, dass es eben unverbindlich ist und dass man einfach kommen kann oder eben nicht kommen kann, sich da nicht groß anmelden muss. Und das setzt natürlich die Hürde nochmal so ein bisschen nach unten. Und vielleicht nochmal anschließend auch an meine Frage, ob man da jetzt vegan sein muss oder nicht. Ich finde es gerade gut, wenn man eben genau zu so einem Gute-Nacht-Lauf mal geht, wenn man sich vielleicht noch so ein bisschen unsicher ist, ob das Richtige für einen ist oder ob man gerade überlegt, Veganer vielleicht auch zu werden und diesen Schritt noch nicht gewagt hat. Es ist immer eine gute Möglichkeit, sich mit Leuten aus der entsprechenden Community auszutauschen und vielleicht auch mal die Gesichter kennenzulernen, die Leute kennenzulernen. Das ist, glaube ich, was jedem weiterhilft, wenn man so eine Lebensentscheidung ja letztendlich auch trifft. Und man findet auf jeden Fall immer einen richtigen Gesprächspartner, weil man halt diese Hürde, auf jemanden zuzugehen, dadurch gar nicht hat, weil man automatisch, wenn man bei so einem Gute-Nacht-Lauf mitmacht, halt in der Community dabei ist, zumindest mal für diese eine Stunde. Und wenn man dann merkt, nee, das ist doch nichts für mich, ich gehe jetzt zu Burger King und drücke mir erstmal einen schönen Burger rein, dann ist es auch okay. Aber man kann es zumindest so wirklich mit einer ganz niedrigen Schwelle mal probieren. Und das ist echt eine ganz schöne Geschichte an diesem Gute-Nacht-Lauf. Ja, und weil wir ja auch einfach darauf abzielen, dass es bewusst langsam ist. Du hast ja gesagt, in Berlin ist es auch irgendwas um die 6:30. Also das peilen wir auch an. Und wenn es langsamer wird, ist es auch nicht schlimm. Da muss keiner Hemmungen haben zu kommen. Also ich kriege immer mal wieder Anfragen so, ich würde ja voll gern kommen, aber ich weiß nicht, ob ich mithalten kann. Und habe ich auch gesagt, das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass wir halt hinten raus dann zu zweit zurückbleiben und uns einen schönen Spaziergang machen. Ja, also das ist doch überhaupt kein Problem und darum geht es ja auch gar nicht. Also wer Spaß am Laufen hat, egal in welcher Geschwindigkeit, wenn ihr wisst, ihr könnt ungefähr die 5 Kilometer mitlaufen, dann macht das, egal wo in Deutschland. Also wenn es dann irgendwann mal wieder stattfindet, aber ja, das bis dahin ist ja das halt Wichtige. Online oder beziehungsweise genau, alleine und man darf trotzdem spenden, das ist immer gut. Ja. Und wie gesagt, guckt euch mal die Kollektion an, ich finde die wirklich ziemlich cool, da sind schöne Sachen dabei und es ist, glaube ich, auch noch fair produziert, es ist, wenn ich noch richtig informiert bin, Toni Mara, richtig? Genau, Toni Mara. Genau, also auch da kauft man auf jeden Fall nichts Falsches mit einer guten Qualität und tut einfach rundum was Gutes und zeigt das auch noch, was ich auch immer ganz wichtig und schön finde, muss ich ehrlich sagen. Und es ist auch preislich nicht so teuer. Also ich habe vor allem fürs Radtrikot, das finde ich, also das Radtrikot ist echt mein totaler Favorit. Ich habe dafür schon mehr Geld ausgegeben bei anderen Herstellern, wo nichts drauf war. Ja, also, und wo die Qualität möglicherweise dann auch gar nicht so gut ist. Super, wenn man noch mehr wissen möchte über Laufen gegen Leiden, wo kann man das erfahren? Wie kann man sich da nochmal entsprechende Informationen holen? Generell im Internet. Ne? Also es gibt eine Webseite, es gibt einen Instagram-Account, es gibt Facebook. Das sind so die drei großen, die ich kenne. Ich würde vielleicht eher zur Website erstmal tendieren, weil da ist wirklich alles total schön und leicht verständlich erklärt. Bei Instagram, finde ich, ist es immer so ein bisschen schwierig, bis man sich da durch die Posts geklickt hat. Fände ich jetzt als Überblick nicht so ansprechend, Facebook ähnlich. Deswegen würde ich die Website erstmal empfehlen und da gibt es auch den Shop und alle möglichen Kleinigkeiten, was gerade so Patentiere sind, wer das Team ist. Also da kann man nochmal genau gucken, ob die Namen, die ich gerade genannt habe, auch die richtigen waren. was es zum Beispiel auch für regionale Treffs dann gibt, wo man vielleicht auch mal hin möchte. Genau. Und wenn man gar nicht mehr weiter weiß, dann kann man sich an die Wechselzone einfach wenden und uns eine Nachricht schreiben, denn wir sind bestens mit Tabea informiert. Denn Laufen gegen Leiden ist jetzt Teil unseres Teams. Wir helfen aus und wir geben die Infos. Wie gewohnt, in guter Qualität. Super, Tabea, ich würde sagen, wir geben zurück ins Studio. Sehr gerne. Und vielleicht sieht man sich irgendwann mal beim Gute-Nacht-Lauf. Einen von euch da draußen, zunächst mal online und irgendwann vielleicht auch mal wieder im echten Leben. Das wäre schön, ja. Zurück ins Studio. Ciao. Gut, das war die Tabea mit Ludwig zum Laufen gegen Leiden. Nicht Gute Nachtlauf, muss ich mich verbessern. Tut mir leid. Mia culpa heißt das doch so schön. Gute Nachtlauf ist nur ein ganz kleiner Teil von Laufen gegen Leiden. Aber das habt ihr ja gerade erklärt. Haben wir jetzt gelernt, genau. Sehr schön. So, Jungs, dann lasst uns doch mal auch zu unseren spannenden Dingen kommen, die wir am Wochenende so ein bisschen getrieben haben. Der eine ein bisschen unverhoffter als die anderen zwei. Aber dazu kommen wir gleich noch ein bisschen. Ich würde auch einfach gerade mal mit dem Adrian anfangen, weil ich glaube, der hat schon eine interessante Story. Die hat er auch, glaube ich, beim Insta Live ein bisschen. Und die ist nicht so Die ist nicht so lange wie die vom Ludwig. Die ja, beim... Was soll denn das heißen? Naja, du warst ja mindestens doppelt so lang wie ich unterwegs, wenn nicht noch länger. Hm. Also du hast auf jeden Fall viel mehr zu erzählen. Ja. Das wird sich zeigen. Ich glaube, deine Story ist auch ganz cool. Okay. Ja, votet jetzt hier nach unter der Episode. Genau, wessen Story war jetzt cooler? Also ich glaube, das es hängt davon ab, wie man das jetzt rüberbringt. Jetzt werde ich hier unten in jetzt sitzt der Adrian unter Druck, der erzählt euch jetzt unter Druck, mal, wie es wirklich genau, war. Wie es wirklich war. Woran soll ich loslegen, oder? Genau, leg mal los. Woran lag's? Was ist passiert und wie viele Menschen hast du getroffen? Woran es lag, weiß ich nicht. Das musste ich die Hersteller der Wings for Life App fragen. Denn wie ich schon im Insta Live erzählt habe, lief mein Wings for Life am letzten Sonntag nicht ganz einwandfrei. Ich habe mich da richtig drauf gefreut und ich muss sagen, vorm Lauf kam tatsächlich sowas, so eine kleine Aufregung, will ich jetzt nicht sagen, aber einfach so eine positive Stimmung auf dem Wettkampf jetzt, so mit dem Wissen, dass da jetzt irgendwie eine Tausende, Abertausende von Leuten um die gleiche Zeit auch jetzt gleich laufen, um 13 Uhr. Aber mit dem Start der App fing eigentlich so die Misere an, also die App ging zwar an, aber schon nach den 1000 Metern, die ich laut meiner Uhr, ne, die mir meine Uhr gezeigt hat, so rum, war es erst 400 Meter später bei der App dann 1000 Meter und so hat sich das dann halt summiert. Aber ich muss sagen, das zu meinem Befinden, das war ganz im Gegenteil, das war richtig gut. Meine Beine waren gut, ich habe mich richtig gut gefühlt bei dem Lauf. Ja, ich habe irgendwie die ganze Zeit gehofft, dass die App sich dann irgendwie einpendelt, dass das jetzt irgendwie, dass das alles so auf die Reihe kommt, aber leider war es nicht so, sodass mich das Ketschka nach 17 Kilometern laut App und nach 21,3 oder 4 nach meiner Uhr gefangen hat und ja, da war quasi der Lauf für mich zu Ende. Ja, aber bis dahin hat es auf jeden Fall Spaß gemacht und bis dahin, ja, also wie gesagt, war das wirklich eine sehr, sehr coole Geschichte. Und wie gesagt, meine Beine waren richtig gut. Ich hatte da, muss ich sagen, mich da die ganze Zeit ziemlich zurückgehalten, weil ich schon vorhatte, irgendwie so zumindest so an die 30 Kilometer zu kommen. Das war so das, was ich mir vorgenommen habe. Ja, von daher hätte ich das gewusst, dass die App so nicht funktioniert, hätte ich ein bisschen schneller laufen können. Aber wie gesagt, auch so war das ziemlich ein Gaudi, ja. Vielleicht nochmal ganz kurz, wenn sich die Leute jetzt gerade fragen, was erzählt der Mann da eigentlich und was ist das für ein Rennen? Vielleicht darf man nochmal ganz kurz sagen, was dieser Wings for Life Run eigentlich ist. Vielleicht weiß es der oder die eine andere. Meinst du, es gibt tatsächlich den einen oder anderen, an denen das vorbeigegangen ist? Naja gut, Wings for Life ist ein Wettkampf von einem bekannten Browserhersteller, der jetzt schon seit, schon seit ein paar Jahren besteht, bei dem in vielen Städten der Welt zur gleichen Zeit die Leute loslaufen und nach einer gewissen Zeit von einem sogenannten Ketschka verfolgt werden, der dann mit der Zeit immer schneller wird und sobald man eingeholt wird von dem Auto, ist das Rennen für denjenigen dann zu Ende. Wie gesagt, dieses Jahr aufgrund von Corona und der Pandemie war das Ganze virtuell veranstaltet, was auch eine coole Idee war. Aber so wie ich mitbekommen habe, war ich nicht der Einzige, der da Probleme mit der App hatte. Also die App hatte da schon ihre Schwierigkeiten, außer auch großen Hunger auf Handy-Energie. hat sie einfach nicht ganz einwandfrei funktioniert. Was man vielleicht dazu noch ergänzen kann, ist, diese App ist, glaube ich, schon seit 2 Jahren so in Betrieb. Also ich weiß, letztes Jahr konnte man auf jeden Fall mit dieser App auch laufen. Also das ist jetzt nicht wegen Corona irgendwie eine neue Erfindung oder so. Also ja, hat mich auch so ein bisschen auch enttäuscht, als Adrian das erzählt hat, dass es bei ihm nicht funktioniert hat. Weil, wie gesagt, das ist ja jetzt eine App, die schon länger auf dem es zum Downloaden gibt, beziehungsweise wer nicht vor Ort sein kann, in Deutschland ist es ja München, der kann ja so mitlaufen und auch seinen Teil dazu beitragen, sagen wir es einfach mal so. Und da würde ich mir echt wünschen, dass das vielleicht ein bisschen einwandfreier funktioniert mit den Jahren. Ja, ich kann mir schon vorstellen, dass es schon recht schwierig ist, ne, wenn das jetzt das Ganze auf der ganzen Welt zur gleichen Zeit stattfindet, dass es da schon irgendwie Problemchen geben könnte. Das Blöde ist, der Testlauf verlief gut, das hat alles funktioniert. Beim Insta-Live hat der Andreas angemerkt, dass das aufgrund vom Handy-GPS auch oder da am Handy-GPS liegen kann, was natürlich sehr gut auch sein kann. Vielleicht lag es auch daran, dass ich zum Teil auch schon im recht dichten Wald gelaufen bin. Aber wie auch immer, also wie gesagt, also ich hatte an dem Tag für den Halbmarathon hatte ich Spaß und es war ein cooles Gefühl, ne? Es war so ein bisschen was anderes, so unter diesen Bedingungen zu laufen und von daher alles gut. Wir wollen es nicht zu sehr überbewerten, das Ganze. Ja, das ist ja auch die Hauptsache, sage ich mal, dass du dann selber Spaß hattest und das ist ja auch ehrlich gesagt dann nicht so wichtig, wo du am Ende gelandet bist. Ich meine, die Uhr hat ja dann, sag ich mal, die Wahrheit angezeigt und ja, von daher. Ich habe auch schon bei mehreren anderen gesehen, die dann noch eine andere Zeit eingetragen. Bei mir war das zum Beispiel ganz umgekehrt. Ich hatte sogar irgendwie mit der Zeit, also wirklich, es hat sich immer so um ein paar Meter immer weiter nach vorne gerückt, der Kilometer. Also ich hatte dann im Endeffekt 26,7. Und das fing halt bei mir an, dass es immer weiter zurückging sozusagen. Ja, also dass das GPS von meiner Uhr langsamer war als das von meinem Handy anscheinend. Okay. Ja, also bei mir war das auch so. Ich war offensichtlich einer der wenigen, wo die App ganz gut funktioniert hat, was jetzt ein bisschen schade für mein Ranking wahrscheinlich dann ist, weil wahrscheinlich viele dann vor mir wären, wenn es funktioniert hätte. Nee, aber jetzt im Ernst, also ich glaube schon, es kann natürlich daran liegen, dass jetzt diesmal, glaube ich, 77.000 Leute mitgemacht haben und dass es natürlich schon eine technische Herausforderung ist. Auf der anderen Seite, Lukas hat es gerade schon gesagt, das ist jetzt nicht das erste Mal, dass dieser App-Run stattfindet. Was ich anstrengend fand, aber auch das ist so ein bisschen, das trägt dazu bei, dass das so diese Wettbewerbssituation auch ganz gut wiedergespiegelt hat, ist das Starten. Das war für mich echt eine Herausforderung, weil du musst ja im Prinzip, musstest du das Handy anhaben, dann gab es einen Countdown und du musstest dann nach Ablauf des Countdowns auf den Startknopf drücken und nach diesem Drücken auf den Startknopf musste ich mein Handy in meine eine von beiden Handhelds reinfriemeln. Das andere war ja so dick, weil da meine ganzen Gs drin waren, dass es echt sehr witzig ausgeschaut hat, glaube ich. Und dann musste ich das da reinfriemeln und musste dann gleichzeitig meine Uhr noch möglichst simultan starten und so weiter. Und da gab es natürlich gleich Verzögerungen, aber das ist natürlich beim Start immer so beim Rennen. Insofern war das da auch ganz authentisch. Ja, und die Abweichung am Ende war bei mir tatsächlich so um die 300 bis 400 Meter, was insgesamt okay ist, würde ich sagen, zwischen Uhr und App. Wie bei mir halt auch. Ja, genau. Aber was den Akku angeht, also da muss ich sagen, das ist das, was mich wirklich echt schockiert hat, denn da war es tatsächlich so, also ich weiß nicht, ob wir jetzt schon zum Ende kommen wollen vom Lauf selbst, aber da war es wirklich so, als der Lauf beendet war, bin ich sozusagen von der Strecke gewankt, habe mich auf eine Bank gesetzt, habe noch zwei Fotos machen können und dann war das Handy halt aus und es war mit 100% gestartet und da in 3,5 Stunden 100% Akku zu verbraten, also ich hätte auch gar nicht mehr, selbst wenn ich hätte können und das Catcher-Car langsamer gewesen wäre, ich hätte wahrscheinlich keine 2 Kilometer mehr laufen können und was dann passiert wäre, da möchte ich jetzt nicht drüber sprechen, ja, wie ich da reagiert hätte, ehrlich gesagt. Dann hättest du wahrscheinlich jetzt kein Handy. Und die Anzeige wäre raus. Genau. Das kann ich euch sagen. Also insofern, das war echt heftig, muss ich schon sagen. Ansonsten hat bei mir alles super funktioniert. Ich fand es auch gut gestaltet. Ich fand es insgesamt auch sehr gut gemacht, so was so die Ankündigungen und die Kommunikation insgesamt so anging mit Veranstaltern und so weiter auch und Briefing und diese ganzen Dinge. Das war top. Aber das mit dem Akku, das hat mich am Ende schon echt schockiert. Nur mal an Adrian eine Frage. Wie hast du deinen Lauf denn gestaltet? Weil du hast jetzt eine Runde gemacht, habe ich gesehen. Hast du irgendwo dein Auto platziert oder hast du dir irgendwas irgendwo hingelegt? Wasserverpflegung irgendwie so? Ja, genau. Also ich bin, du wirst es wahrscheinlich noch kennen, Lukas, aus früheren Zeiten. Ich bin in Gießen gelaufen zwischen der Licher und der Grünberger Straße, da gibt es ja so ein paar Schneisen, die ganz gerade sind, schön windgeschützt, da wo jetzt der neue Europapark entstanden ist, da kann man richtig gut laufen. Gibt es einen kleinen Hügelchen? Bitte? Ehemalige Kaserne, sehe ich da so. Genau, genau. Gibt es einen kleinen Hügel, aber ansonsten ist die Strecke wirklich komplett flach. Ich hatte erstmal vor, woanders zu laufen, das hat sich aber dann ja so nicht ergeben. Das war dann halt organisatorisch etwas schwieriger zu gestalten und so habe ich einfach mein Auto, konnte ich an der Licherstraße direkt parken und musste, als ich dann fertig war mit dem Lauf, bin ich dann jetzt irgendwie, was weiß ich, 500, 700 Meter musste ich noch zum Auto austraben, von daher, das hat gepasst und für den Fall der Fälle habe ich mir auf jeden Fall nochmal eine kleine Flask so unter dem Baum in so ein Unterholz versteckt, aber die habe ich dann nicht mehr gebraucht. Das, ja, die habe ich dann später nochmal geholt. Ja, so weit kam ich nicht, dass die noch zum Einsatz kämen. Ja, also wenn ihr nichts dagegen habt, würden wir uns das Highlight für später aufbewahren. Deswegen würde ich jetzt mal meinen Lauf jetzt davor schieben. Oder Ludwig, wolltest du gerne jetzt? Ich weiß nicht, ob du jetzt meinen Lauf mit Highlight meinst. Ja, definitiv. Lass dir auf jeden Fall mal den Vortritt. Also, wenn das kein Highlight war. Ja, aber Lukas, erzähl du mal, weil ich weiß nämlich von deinem Lauf auch noch so gut wie nichts, weil du es ja verschwiegen hast, dass du antrittst. Und wir haben ja ordentlich Werbung im Vorfeld gemacht, dass Adrian und ich diesen Lauf laufen und unsere ganzen Kanäle bespielt, Tag und Nacht. Und plötzlich haben wir gesehen, Lukas ist den auch gelaufen und hat nichts gesagt. Das würde ich jetzt schon gerne wissen, warum das so war und das solltest du jetzt schon erklären. Ja, ich habe mir auch ein Statement hier vorbereitet, das lese ich jetzt einfach mal ab. Und zwar, ich hatte ja schon mal, wir hatten vor 3 Wochen, glaube ich, beim Insta-Live, also da war ich noch in der Arbeit, das weiß ich, da hatten wir mal ganz kurz drüber gesprochen, dass ich ja halt auch drüber nachdenke und ich hatte dann auch noch ein paar Tage später, ihr hattet auch schon mal eine Episode darüber gesprochen und ich hatte dann Adrian angeschrieben, welche Pace er laufen wollte und dann habe ich so gesagt, ja, ich denke, wenn, dann würde ich so eine 5er-Pace, würde ich anlaufen und so, aber dann hat sich das alles ein bisschen, ja, verloren, sage ich jetzt mal, weil ich da eigentlich im Urlaub war, aber viel auf der Baustelle unterwegs war und auch da ja ziemlich reingehauen habe, sage ich jetzt mal. Und ich habe mich bis dahin überhaupt nicht angemeldet, weil ich einfach nicht wusste, ob ich dann wirklich im Endeffekt dran teilnehme. Also ich wollte jetzt hier auch nicht unbedingt schlafende Hunde wecken im Endeffekt, dass ich sage, hier, ich nehme dran teil und dann stehe ich da und muss es vielleicht machen, obwohl ich es nicht möchte, beziehungsweise keine Energie dafür habe. Deswegen habe ich das alles auch mal nicht an die große Glocke gehangen. Plus dem Fakt, dass ich mich um 10 Uhr, 10:30 so rum angemeldet habe erst. Und auch wenn ich irgendwie einen Vorbereitungslauf gemacht habe oder sowas. Ich habe das einfach ja alles ein bisschen, wie gesagt, provisorisch gemacht und so. Was bei mir auch noch ein ganz, ganz großes Problem war, war die Streckenfindung. Also wir Montabaur sind hier so ein bisschen am Anfang vom Westerwald und hier gibt es einfach nicht wirklich gerade Strecken. Ich habe hier zwar eine Strecke, die einigermaßen laufbar ist, die habe ich mir dann später so ein bisschen zunutze gemacht, plus einen kleinen, ja, wie soll ich sagen, wie so eine fast 400 Meter Bahn, das ist halt auch in so einer alten Kaserne, wo die LKWs und so früher gestanden haben. Das ist jetzt alles so ein bisschen umgebaut, da haben jetzt viele irgendwelche, ja, Fahrschule gibt es hier und also diese ehemaligen Tore werden dann halt von anderen Leuten genutzt und da bin ich halt so ein bisschen am Anfang rund gelaufen, um mich ein bisschen einzulaufen und dann, die Strecke war bei mir halt einfach ein bisschen hügeliger, ich bin erstmal berg runter gelaufen und dann immer so stetig hoch, dann habe ich so einen kleinen Rechteck bin ich dann gelaufen und dann ging es wirklich in eine kleine Anhöhe und das habe ich dann 4-mal gemacht und beim 5. Mal habe ich gesagt, so jetzt laufe ich wieder zurück zu diesem komischen Kreisel, wo ich immer gelaufen bin und ich muss mich erstmal so ein bisschen wieder, weil ich habe schon gemerkt, dass einmal mir die Puste ausging. Vor allem muss ich dazu sagen, dass ich gar nicht so wirklich darauf trainiert habe. So, ja, also mein Training sah halt so ein bisschen mal aus, hier ein bisschen meiner Freundin laufen, hier ein bisschen, ja, mal selber ein bisschen laufen, aber nicht, ja, wie war das im Endeffekt wirklich so ein Ding, dass ich einfach, ja, die Lisa schrieb mir so das einfach aus der kalten Hose und irgendwo hat sie auch recht, weil einfach das so ja, vielleicht auch ein bisschen unüberlegt war, weil ich habe das so die nächsten 2 Tage dann gemerkt, wie unüberlegt das war und ich stand hier zu Hause in der Küche und habe mir einen Shake gemacht und ich habe mich abgestützt, weil meine Beine einfach so gezittert haben und ich einfach so Schmerzen hatte und ich dachte, super, und heute Abend noch Nachtschicht, weißt du, da habe ich mich auf die Couch gepflanzt und habe mir die Beine hochgelegt und dann ging es halt auch abends wieder, aber also sowas hatte ich noch nicht mal nach dem Marathon, dass mir so die Beine wehtaten. Ja, da sieht man, dass das alles ein bisschen doch unüberlegt war. Alles richtig gemacht. Ja, vor allem ich, was ich so auch mental gemerkt habe, war, ich habe so, meine Freundin fragte mich so, was, wie lange ich ungefähr wegbleibe, soll ich so, ja, also ich denke, einen Halbmarathon schaffe ich. Cool wäre es 25 Kilometer. Ich hatte ja im Endeffekt 27 Kilometer und ich hatte bei Kilometer 25, hatte ich so 5,20er Schnitt und nachdem ich Kilometer 25 hatte, konnte ich nur noch 6er Schnitt laufen. Es ging danach einfach nichts mehr. Ich konnte wirklich, ich habe diesen 25. Kilometer hinter mich gebracht und dann hieß es einfach nur von meinen Beinen so, jetzt traben wir einfach mal locker nochmal mit den Rest, bis du gefangen vom Catcher-Car eingeholt wirst. Also, und da habe ich mir auch hinterher gedacht, also irgendwie glaube ich, hätte ich doch sagen sollen, vielleicht versuche ich doch mal Kilometer 30, dann wäre vielleicht noch ein bisschen mehr gegangen, aber... Hast du dich versorgt auf der Strecke? Hast du was dabei ich gehabt? Ich hatte mir eine, ja, so eine alte Flasche, so eine alte Fahrradflasche mitgenommen, die ist ziemlich groß, die hatte, glaube ich, 750 Milliliter haben die, hat die in der Hand gehalten, wo ich die Runden gelaufen bin, habe ich die einfach so hinter so einem Stein, wo schattig war, versteckt und dann habe ich die mitgenommen und dann habe ich sie hinter so einem Stromkasten versteckt und weil ich wusste ja, ich laufe da eh irgendwann wieder lang und so habe ich das Spielchen ein paar Mal gemacht, bis ich dann wieder zurückgelaufen bin und dann habe ich die wieder hinter diesem ersten Stein versteckt, wo ich dann wieder die Runden gelaufen bin. Und am Ende hatte ich auch keine Lust mehr, diese Runden zu laufen, hatte so 23 Kilometer, 21 noch irgendwas hatte ich gehabt und ich habe gesagt, ach komm, dann laufst du noch einmal diese Runde, das sind so gute 5 Kilometer und dann wirst du schon den Soll, den du haben wolltest, erfüllt haben. Was mir Witziges auf der Strecke so passiert ist, war, der Henning hatte in der letzten Episode erzählt, dass so Leute so ins Unterholz gehen und ihm den Rücken zudrehen und ich muss ehrlich sagen, ich habe gesagt, na gut, jetzt übertreibst du so ein bisschen, gell? Aber ohne Scheiß, mir ist echt dasselbe passiert. Die Leute mit dem Kind haben mich kommen sehen, haben das Kind genommen mit dem Rücken zu mir und sind nochmal so 2-3 Meter ins Grüne gegangen, damit ich quasi bis ich an ihnen vorbeigejoggt bin. Habe mehrmals Jogger gesehen, einer hatte sogar Fahrradbegleitung von seiner Tochter und den habe ich zweimal auf der Strecke gesehen. Und der ist auch wie so ein Carré gelaufen und ich wollte, wenn ich ihn nochmal sehe, frage ich ihn mal, ob er Wings for Life läuft. leider habe ich nicht mehr gesehen. Und ich habe E-Biker überholt, die auch etwas ältere Herrschaften, die haben mich dann irgendwann wieder eingeholt, haben dann geklingelt, weil ich, das war so Kilometer 24, das weiß ich noch, weil ich bin schon so leicht am Torkeln gewesen, von einer Straßenseite zur anderen und dann klingelte es hinter mir, dann bin ich wieder rüber und dann sagte der Typ auf dem Fahrrad zu mir, bist ja schneller als wir. Und ich konnte es mir gerade noch so zu verkneifen, zu sagen, ja, und das mit dem E-Bike. Aber hab dann nur noch gewunken und dann habe ich ein bisschen gegrinst und da das war es so. Dann hatte ich so Kilometer 24, dann war ich wieder so hinten in diese Runden laufen, hab dann so ein paar hinter mich gebracht und dann, wie gesagt, wurde es ja immer langsamer bei mir, weil da hinten ist es auch nicht gerade, sag ich jetzt mal. Ich habe im Endeffekt 250 Höhenmeter gemacht, habe ich mal geguckt. Ist ja jetzt für so 27 Kilometer auch nicht ohne. Dann sagte das Catcher-Car ja immer so die letzten Meter, die letzten 300 Meter, glaube ich, die letzten 500 Meter irgendwie so und dann nochmal die letzten 150, dann habe ich auch das Handy nochmal rausgeholt, weil ich wusste jetzt auch ehrlich gesagt nicht, ob ich noch wieder Stopp drücken muss oder ob es dann vorbei ist, deswegen dachte ich, ich guck mal und ich habe auf die Anzeige geguckt von dem, weil mein, wie gesagt, ich hing ja wieder Ludwig 300 Meter hinterher und ich habe auf meinem Handy gesehen, ich habe 26 Kilometer 88. Und das Catcher-Car war 30 Meter hinter mir. Und was macht man dann natürlich? Da macht man nochmal einen Endspurt. Anziehen. Und ich habe es echt gerade so, ich habe gesehen, wie das immer so 15 Meter und ich hatte noch, keine Ahnung, noch 4 Meter, bis ich die 27 geknackt hatte. Hat es dann wirklich die 27 und dann, ich glaube, 0,3 am Ende und dann hat es mich eingeholt. Ja, oh, jetzt auch. Das war aber arschhaft, war witzig. Und ich muss sagen, also dieser ganze Lauf hat echt richtig viel Spaß gemacht. Ich werde nächstes Jahr das bestimmt nochmal machen. Vielleicht auch mal eine flache Strecke suchen, aber es hat auch wieder was vom Wettkampfcharakter gehabt, muss ich echt sagen. Also gerade diese E-Biker, die hatten, also ich habe sie überholt, weil sie ein bisschen lost aussahen. Die haben sich versucht zu orientieren und so. Und ich habe gesagt, ey, frag mich jetzt bloß nicht. Ich bin hier im Rennen, ich kann jetzt nicht anhalten. So, weißt du? haben auch nicht gefragt, also von daher. Aber man hat schon gemerkt, man ist so ein bisschen im Wettkampfmodus. Ich habe da jetzt auch nicht unbedingt Rücksicht auf Autos genommen und so, wenn ich über die Straße bin. Na, von daher, war echt cool. Jetzt du, Ludwig. Hört sich gut an. Mir ist es auch schon mal kurz nebenbei noch, ist mir das schon mal im Training, ist mir das auch schon öfter mal passiert, dass Leute versucht haben, mich nach einem Weg zu fragen. Und die beste Methode, dem zu entgehen, ist einfach auf die Kopfhörer zu zeigen, sorry zu sagen und den Kopf zu schütteln. Weil dann glauben die erstens, dass du nicht Deutsch sprichst, zweitens, dass du sie nicht hörst und drittens, dass du halt einfach keine Zeit hast. Also das funktioniert immer ganz gut. In Berlin. Ist ein bisschen asozial, gebe ich zu. In Montabaur, wenn du sorry sagst, sagst du, ja, bleib doch mal kurz stehen. Ja, okay, verstehe. Aber hörst du, bist du zufrieden mit deinem Ergebnis? Auf jeden Fall. Also ich sag ja, also ja. 25 wäre ein Traum gewesen, habe ich im Vorfeld gesagt. Und ich bin ja 27 gelaufen. Gut, am Ende war es dann wirklich ein Kampf für mich, weil ich richtig gemerkt habe vom Kopf her, dass nach den 25 Kilometern einfach, ja, da habe ich gesagt, oh, hoffentlich kommt das Catcher-Cup bald. Weil es war wirklich, wirklich nur noch anstrengend. Und da sieht man halt auch, wie so der Trainingsstand ist, wenn so. Ich bin bis Kilometer 15 bin ich immer so unter dem 5er Schnitt gewesen. Ab 15 wurde es dann halt so 5, 5,20 und wieder ab 25 habe ich dann habe ich es wirklich nicht mehr unter dem 6er Schnitt geschafft. Vom Trainingsstand her war das schon, ist das top. Also ich könnte mir eigentlich nichts Schöneres vorstellen. Und ja, wie gesagt, dieser Wettkampfcharakter hat da wirklich nochmal Laune gemacht und ja, vielleicht ein kleines Fundament, irgendwas sich hier gerade mal wieder aufzubauen. Sehr gut. Ja, also, weil du schon gesagt hast, zu meinem Lauf, also ich muss sagen, ich war auch im Wettkampfcharakter, im Wettkampfmodus, ja. Ich fand es deswegen ganz gut, weil wir das von vornherein auch so geplant haben, ne? Also das ist jetzt einfach das Rennen, das halt jetzt stattfindet. Es ist im Prinzip auch ein Virtual Race, klar, über die App, aber das wäre ja auch der Lauf gewesen, den ich auch in meinem Rennkalender drin gehabt hätte in München. Ich wäre den also eigentlich im echten Leben gelaufen, also auf der echten Strecke gelaufen. Und habe so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, Bedenken gehabt bei diesem App-Run, weil ich halt auch nicht weiß, wenn man dann so von der Technik abhängig ist. Und die Virtual Races an sich sind ja ganz toll, da haben wir ja auch ein sehr schönes aufgestellt, aber irgendwie ist es halt doch, weiß ich nicht, ich war mir nicht so ganz klar, ob das wirklich funktionieren würde. Aber dann so ein paar Tage vorher hat sich dann wirklich so ein richtiger Wettkampf-Feeling eingestellt, auch mit dem Testlauf und so. Und man hat dann auch wirklich 3, 4 Mails noch im Vorfeld bekommen vom Veranstalter, so nach dem Motto, so, am Sonntag geht's los und weltweit starten so und so viele Leute und bereite dich so und so vor und beachte dies und das. Und es gab dann noch eine Anleitung, wie man die App irgendwie nochmal installieren muss, das Handy neu starten soll, die GPS-Daten überprüfen soll und so weiter. Also ein richtiges Briefing. Und insofern muss ich sagen, hat sich das wirklich schon so richtig wie ein Rennen angefühlt und dementsprechend bin ich auch von vornherein eigentlich reingegangen. Also ich habe das jetzt wirklich so als All-Out-Termin auch gesehen und insofern war für mich im Vorfeld schon klar, also da würde ich jetzt schon an die Grenzen gehen. Mich hat auch jemand angeschrieben auf Strava und hat gemeint, wie sieht's aus, gehst du da voll rein am Sonntag? Und dann habe ich geschrieben, ja, also eigentlich schon, ne? Also schon am Limit. Ja, dementsprechend war ich dann auch darauf eingestellt. Also ich habe ja auch längere Zeit überlegt, welche Strecke ich mir aussuchen sollte. Habe so ein bisschen mit dem Tempelhofer Feld hier bei uns in Berlin gespielt, in Gedanken, ob das Sinn machen würde und habe mich aber dann dagegen entschieden, weil das erstens nicht so wahnsinnig nah bei mir ist. Also ich hätte da wirklich wahrscheinlich mit dem Auto hinfahren müssen. In diesen Zeiten soll man ja nicht öffentlich fahren und dann ist es halt ein Feld, das im Prinzip auch ein Hauptausflugsort hier in Berlin gerade am Wochenende ist und so weiter. Und da wollte ich es ehrlich gesagt nicht riskieren, da ja in der Masse und weit weg und so weiter zu laufen. Und deswegen habe ich mich dagegen entschieden. Ich habe dann ganz kurz damit gespielt, das Ganze auf der Bahn zu machen, weil die Sportplätze seit letzter Woche dann auch wieder offen waren hier bei uns. Habe mich dann aber auch dagegen entschieden, weil ich irgendwie auch Angst hatte, dass es auch da zu eng werden könnte. Und ja, mir war das dann auch zu weit irgendwie vom ursprünglichen Renngedanken weg. Also das auf der Bahn war mir dann doch eine Nummer zu flach und zu eben vom Gelände her. Und dann habe ich mich halt für meinen Haus- und Hofpark entschieden, der Schlosspark hier bei uns in Berlin in Pankow, wo ich im Prinzip ja auch 4 oder 5 Mal die Woche trainiere, wo ich meinen Ostermarathon ja auch gemacht habe und so weiter. Das ist ein 4,2 Kilometer Rundkurs, der nicht ganz unanspruchsvoll ist, weil der halt komplett unterschiedliche Bodenbelege hat. Also da gibt es einen Straßenteil, da gibt es so einen Kiesteil, da gibt es so einen richtigen, ja, Waldboden ist wahrscheinlich übertrieben, aber für Berliner Verhältnisse kann man fast schon Waldstück sagen. Und insofern habe ich mich da auch richtig drauf gefreut, halt da mal so richtig auf meine Hausstrecke zu ballern. Und dann war glücklicherweise, muss man fast sagen, auch wenn es ein bisschen absurd ist, das Wetter nicht so gut. sodass also der jetzt auch nicht komplett überfüllt war, der Park. Es war dann schon einiges los. Ich hatte die Erfahrung nicht, dass die Leute ausgewichen sind. Im Gegenteil, also ich glaube, dass da ab und zu auch mal durchaus weniger als 1,5 Meter Abstand war, weil es dann einfach doch an einer Stelle, das war so ein Eingangsbereich, da war es dann doch ziemlich eng. Vor allem Fahrradfahrer waren wirklich extrem viele unterwegs. Aber das hat einigermaßen gut funktioniert. Also da hatte ich auch ein bisschen Bedenken, war aber gut. Naja, und dann bin ich da halt meine Runden gelaufen und hatte natürlich immer so ein bisschen Angst, zumindest die ersten 30 Minuten, dass das mit der App auch alles funktioniert. Aber nach 30 Minuten kam dann die erste Durchsage, dass das Catcher-Car jetzt startet. Ja, und dann kam im Prinzip auch alle Kilometer, also nach jedem gelaufenen Kilometer eben die Durchsage, du bist jetzt 15 Kilometer gelaufen. Danach kam noch so ein etwas alberner Motivationsspruch hinterher gejagt. Ja, also da kam dann irgendwie sowas, was willst du hier machen? Willst du der neue Usain Bolt werden? Oder die Runners World hat gerade angerufen, die wollen unbedingt ein Interview mit dir. Also solche Sprüche kamen dann halt. Das war ein bisschen, naja, war nett, aber irgendwann hat es dann auch ein bisschen genervt. Ja, und dann bin ich halt gelaufen und hatte ja im Vorfeld eigentlich drei Ziele. Das eine war das alte Ziel, 46 Kilometer bin ich in München 2018 gelaufen. Und das wollte ich natürlich gerne knacken. Das wäre so der Plan A gewesen. Plan B war, möglichst nah an die 50 ranzukommen. Plan C, so der Traum schlechthin, wären dann die 50 Kilometer gewesen. Ja, und dann lief es eigentlich ganz gut. Also ich habe mir auch vorgenommen, bis zum Marathon eigentlich wirklich zu ballern und dann zu gucken, was halt noch geht. Und so war es dann im Prinzip auch. Also ich bin im Marathon in einer guten, ja, so vierer Pace gelaufen, war dann bei 2,51 ungefähr durch beim Marathon und dachte mir, okay, fühlt sich eigentlich alles noch ganz gut an. Ich habe es vorher schon erzählt, ich hatte ein Handheld dabei oder zwei Handhelds, wo ich auf der einen Seite Gels dabei hatte und auf der anderen Seite hatte ich eine kleine Flasche, eine Softflask mit einem Maltodextrin-Gemisch. Habe das regelmäßig genommen, also ich hatte da auch meinen üblichen Verpflegungsplan, alle 40 Minuten Gel und dazwischen irgendwann trinken. Und ja, bis zum Marathon lief es total gut. Und dann muss ich aber sagen, dann wurde es schon rapide anstrengender. Die zweite mentale Schwelle, glaube ich, war dann wirklich bei 45, wo ich dann wusste, okay, die 46 sind im Prinzip im Kasten, die werde ich auf jeden Fall schaffen, das ist total super. Und dann wurde es schon ein bisschen anstrengender, muss ich sagen. Also dann habe ich ehrlich gesagt auch das letzte Gel nicht mehr runtergekriegt und habe mir gedacht, nee, ich kann jetzt einfach kein Gel mehr nehmen, es geht nicht mehr, ich kriege das jetzt nicht runter, wenn ich das jetzt nehme, dann muss ich in die Büsche gehen. Ja, und dann waren die 46 eben durch, es ging immer noch einigermaßen gut, aber es wurde schon echt beschwerlich, es ist auch deutlich langsamer geworden, was die Pace angeht. Und dann dachte ich mir, okay, ob die 50 jetzt noch klappen, das weiß ich jetzt wirklich nicht. Ich habe dann auch das Handy rausgeholt und habe geguckt, wo das Catcher-Car ist. Das war zu dem Zeitpunkt noch 2,5 Kilometer weg und dann dachte ich mir schon, okay, aber ich glaube nicht, dass ich jetzt noch groß anziehen kann und 5 Kilometer schaffe ich nicht mehr. Und ja, und dann waren wie gesagt die 46 durch und dann bei 47 habe ich das erste Mal mir wirklich gedacht, okay, ich muss jetzt einfach echt langsam machen. Ich bin 2-3 Schritte gegangen tatsächlich auch und habe mir dann gedacht, okay, 47 sind zu Hause, die 48 kriege ich jetzt noch irgendwie. Und dann kam die Durchsage, dass das Catcher-Car noch, ich glaube, 1 Kilometer entfernt ist. Und dann habe ich mir gedacht, okay, jetzt einfach nochmal loslaufen, einfach nochmal gucken, was geht. Und dann ging es noch einigermaßen gut sogar. Und dann kam die Ansage 500 Meter, 300 Meter. Da war ich dann bei 47,8 auf der Garmin, also auf der Uhr. Und dachte mir, okay, irgendwie jetzt noch über diese 48 drüber. Und die waren dann auch drüber. Und bei 48,1 dann ist das Catcher-Car gekommen. Und ehrlich gesagt war ich dann auch nicht mehr so wahnsinnig traurig drüber, sondern ich war eigentlich ganz froh, dass es dann endlich da war. Ja, und der Rest der Geschichte ist ja vorher schon erzählt worden. Dann bin ich stehen geblieben. Das war tatsächlich an einer Stelle im Park, wo echt viel los war. Und ich glaube, die Leute haben sich da wirklich gedacht, was ist denn das für ein Freak? Der steht da mit seiner Ausstattung rum auf seinem Handy, ist völlig am Ende, schwankt von der Strecke runter, setzt sich auf die Bank, ist völlig fertig. Was zur Hölle macht der Mensch da eigentlich gerade? Und ja, genau. Und dann saß ich da, habe eben noch meine Fotos gemacht und zack, war das Handy aus. Und ich dachte mir, das kann jetzt nicht wahr sein, denn, das muss man ja auch noch sagen, dieser Schlosspark ist zwar relativ nah bei mir dran, aber halt auch nicht so nah, dass ich da einfach nur einmal umfalle und vor der Haustür liege, sondern es waren halt doch nochmal 2,5 Kilometer, die ich dann zurückgehen musste. Und die, muss ich sagen, die haben mich dann eigentlich echt ein bisschen gekillt, weil erstens hatte ich keinen Bock mehr, zweitens hatte ich keine Verpflegung mehr und das Gel, wie gesagt, ich konnte es nicht mehr nehmen. Und da habe ich dann doch meinen Blutzuckerspiegel gemerkt. Und also dieser Nachhauseweg, diese 2,5 Kilometer, die waren nicht so wahnsinnig lustig. Öffentlich wollte ich und konnte ich nicht fahren, denn wir hätten auch Maskenpflicht gehabt in den öffentlichen Verkehrsmitteln. Und mit Maske bin ich dann doch nicht gelaufen. Ja, und dann war ich, also da war ich dann schon ein bisschen am Ende, muss ich sagen. Und da bin ich dann doch diese 2,5 Kilometer nach Hause gewankt und habe mich dann erstmal nach dem Duschen eine halbe Stunde ins Bett gelegt und habe einfach mich ausgeruht und dann ging es auch wieder. Aber ja, also das nächste Mal, ich weiß nicht, was man anders machen kann, aber dieser Fußweg nach Hause, der hätte nicht mehr sein müssen, muss ich sagen. Und dann war ich natürlich doppelt dankbar, dass ich mich gegen das Tempelhofer Feld entschieden habe. Das war meine Geschichte. Also ich muss sagen, deine Stimme nach, weil wir haben uns ja nach dem Lauf unterhalten, da muss ich sagen, ja, also das habe ich dir auch so gesagt, gern danach in der Nachricht, du hast alles auf der Strecke gelassen, auch deine Stimme. du warst schon echt fertig, gell? Also hast ja wirklich komplett alles da auf der Strecke auf jeden Fall liegen lassen. Diese Sprachnachricht wird nie veröffentlicht. Das ja, die kommen jetzt gleich in Anschluss. Die habe ich gerade Lukas gesagt. Die nächste Anzeige raus. Ja, das war schon hart, muss ich dann schon sagen. Aber ich war total zufrieden, ich war echt glücklich. Also ich habe mein Ziel erreicht, 2 Kilometer mehr als vor 2 Jahren. Meine App hat gehalten und ich habe es ja vorher schon gesagt, ich hätte gar keine 50 laufen können, denn dann wäre die App aus gewesen. Und ja, ich kann es nur nochmal sagen, ich würde nicht mehr hier sitzen wahrscheinlich, wenn das passiert wäre. Ja, ich habe so gerade beim Zuhören, habe ich mir so gedacht, du hast es ja echt schon so beschrieben, dass du sehr gelitten hast. Und also hinten raus und da habe ich überlegt, wann, kannst du dich erinnern, was das letzte Mal so bei dir war? Also ich glaube, das letzte Mal so schlimm in Anführungsstrichen, dass ich also wirklich gedacht habe, wann ist es endlich zu Ende, war es eigentlich in Rottgau letztes Jahr, also 2018, wo auch die letzten 3 Kilometer eigentlich so wirklich der Horror war, wobei das diesmal jetzt nicht so schlimm war, also das in Rottgau, das war schon nochmal eine andere Nummer. Das haben wir auch schon an der einen oder anderen Stelle, habe ich das beschrieben oder besprochen. Was natürlich auch daran lag, dass ich mich damals dann einfach katastrophal schlecht verpflegt hatte und einfach keine Kraft mehr da war. Und jetzt beim Wings for Life Run, muss ich sagen, war es halt so, und das ist vielleicht auch ein gutes Learning, dass du halt dein mentales, also dein Ziel erreicht hast. Ziel Nummer 1 war erreicht, Ziel Nummer 2 war erreicht. Und bei Ziel Nummer 3 war klar, dass ich es nicht mehr erreichen kann, auch von der Distanz nicht mehr erreichen kann, die 50. Und dann, ja, schaltet man halt eher ab, als wenn man jetzt weiß, man hat noch, keine Ahnung, 2 Kilometer auf einer Marathonstrecke oder auf einer 50K-Strecke oder sowas vor sich und kann sein Ziel noch erreichen, das man sich vorgenommen hat. Also das war nicht so dramatisch. Der letzte Kilometer, oder der vorletzte Kilometer, glaube ich, war sogar der langsamste beim Wings for Life Run. Das heißt, da war am Schluss Gott sei Dank noch genug Kraft da, noch so einigermaßen auszulaufen. Deswegen, also das kommt nicht an Rottgau ran. Also so schlimm war es definitiv nicht. Wie gesagt, das Schlimmste war eigentlich der Nachhauseweg. Das hat mich am meisten genervt. Ja, das mit deinem Handy, ich bin mir gar nicht so sicher, weil ich hatte auch ungefähr so dasselbe Problem wie jeder von uns, der die App genutzt hat. Ich habe es rausgeholt und ich hatte ja bei Kilometer 27 dann so um die 20%, das weiß ich, weil wenn bei mir 20% ist, dann will er in Sparmodus gehen, also fragt mich, ob er in Sparmodus gehen soll, und ich habe da aus Versehen auf Nein gedrückt und ich habe dann halt auch noch, also da kannst du ja dieses Siegerfoto hochladen, denke ich, okay, machst du mal eins, und das war ruckzuck unter 10, also das war einfach nur Foto machen, dann nochmal hier ein bisschen was tippen, ja, ich habe da mal meiner Freundin gesagt, ich komme jetzt heim, und da war das ruckzuck so schnell runter auf einmal, weil du 2-3 Sachen noch nebenbei gemacht hast, weil die App war ja auch noch an, keine Ahnung, auf jeden Fall, könnte ja sein, dass du doch noch die 50 geschafft hättest. Keine Ahnung, also jedenfalls kräftemäßig habe ich es nicht mehr geschafft und hätte es auch nicht mehr geschafft, und insofern war das dann schon okay so. Also es hat genau so sein müssen, ne? Ja. Das hat alles gepasst einfach. Ja. Also jetzt zum Abschluss hätte ich nochmal eine Frage an euch beide. Was könnte man denn verbessern jetzt von dem Lauf beziehungsweise von der App, außer jetzt, ich weiß nicht, wie das mit der Navigation, ob das irgendwie großartig zu verbessern ist oder ob das halt wirklich an der Umgebung lag, wie beim Adrian oder so. Wie fandet ihr denn zum Beispiel die Durchsage vom Catcher-Car? Adrian, mach du mal zuerst. Ich habe da überhaupt nicht drauf geachtet, weil ich schon etwas genervt war von der App, beziehungsweise von den Kilometern, die einfach nicht gestimmt haben. Wie gesagt, ich hatte immer wieder die Hoffnung, dass sich das irgendwie einpendelt, ne, was so manchmal so der Fall ist, aber das war halt nicht. Und klar, die waren halt, sollten so ein bisschen lockere Sprüche sein. Ich meine, wenn man so lange ist wie Ludwig, dann kann das einen nur auf den Schnürsenkel gehen. Anders geht's ja nicht mit diesen Sprüchen. Aber so lange war ich ja nicht unterwegs. Und wie gesagt, ich hab's ja halt, ja. Ich hab auch keine Kopfhörer auf dem Ohr gehabt. Von daher war das auch relativ leise. Ich hab's zwar gehört, aber das hat mich da jetzt nicht weiter gestört. Und also Verbesserungsvorschläge habe ich jetzt keine. Also ich kann's dir auch nicht sagen, woran's bei mir lag. Ob das jetzt die App war, das Handy war, was auch immer. Wie gesagt, wie ich schon vorhin gesagt habe, also ich will das jetzt gar nicht so überbewerten bei der Menge an Leuten, die da mitmachen und so, dass das nicht alles einwandfrei funktioniert. Also das muss man aber auch da jetzt irgendwie mit berücksichtigen. Ja, ich persönlich fand diesen Catcher-Car immer so ganz creepy, weil er immer so ganz komisch gesprochen hat. So als, ich verfolge dich jetzt und so. Und ich dachte, oh meine Fresse, ey, das. Ansonsten fand ich, haben sich die Durchsagen eigentlich immer im Grenzen, außer du schaffst das jetzt einen Kilometer hinter dich zu bekommen, dann kommt ja noch diese Motivationsansage. Mag für den einen oder anderen vielleicht auch ganz lustig sein und denkst aber, wie gesagt, wie jetzt beim Ludwig oder die Jungs, die noch länger laufen, ich glaube, die brauchen da auch keine Motivation, die macht das auch so, sind zumindest so fit und ich glaube, dann geht es ja also wirklich auf den Nerv und ich fand eigentlich, ich habe mir so gedacht, eigentlich wäre es cool gewesen, wenn man solche Sachen zum Beispiel nochmal extra ausschalten können, weißt du, dass du vielleicht auswählen könntest, hier Kilometer ansagen oder wo das Catcher-Car ist, solche Sachen halt. Ich fand es halt ganz cool, dass er zum Beispiel gesagt hat, hallo, hier ist ein Catcher-Car, ich starte jetzt. Und dann, ich habe den ersten eingeholt, so nach einer Zeit. Das fand ich ganz cool, fand ich ganz interessant eigentlich, wie lange es gedauert hat, bis er den ersten hatte. Das hat nicht lang gedauert. Das ging ziemlich schnell. Ja, das fand ich an sich auch ganz gut. Also was wirklich super funktioniert hat, oder was ich gut finde an der App, ist, dass die eben relativ straight ist, ne? Also da weißt du, was zu tun ist. Es gab auch diesen Testlauf, das fand ich auch sehr gut. Es war jetzt nicht überkompliziert, du machst das Handy an, du machst die App an, dann gibst den Counter und dann drückst du auf Start und dann läuft das Ding. Das war wirklich gut. Ich mag das immer nicht, wenn zu viele Sachen irgendwie eingestellt werden müssen. Also Lukas, da sind wir uns nicht ganz so einig, aber ich mag es immer ganz gern, wenn ich einfach auf Start, also hier, ne, Plug-in und fertig und läuft. Das fand ich sehr gut. Gut, diese Motivationssprüche, ja, mein Gott, also finde ich an sich auch eine ganz nette Sache. Also die haben sich wahrscheinlich da schon was dabei gedacht und soll ja auch ein bisschen die Leute pushen, die da mitmachen. Und das finde ich an sich ganz nett. Wie gesagt, ich fand es ja manchmal ein bisschen albern, aber das ist auch Geschmackssache, klar, muss man auch sagen. Ich fand gut, dass die Kilometerdurchsagen waren, weil das ist ja auch im richtigen Rennen so, dass du einfach weißt, ungefähr stimmt die Kilometerzahl, die aufgezeichnet wird, mit der Kilometerzahl auf deiner Uhr überein. Das fand ich sehr gut. Was ich eigentlich nicht so gut fand, ist, dass dieses Catcher-Car sich ständig gemeldet hat, denn im richtigen Lauf weißt du ja auch nicht, wo das Catcher-Car gerade ist und das, finde ich, macht es eigentlich nochmal so ein bisschen spannender, dass du einfach überhaupt keine Ahnung hast, wo dieses Ding gerade ist und erst ganz am Schluss, also wirklich, wenn so die ersten Motorräder, die das Catcher-Car ja auch immer begleiten wegen Verkehr und so, wenn die an dir vorbeizieht, dann weißt du, okay, jetzt kommt es dann gleich und irgendwann hörst du es dann so hinter dir, weil da auch immer Musik dabei ist im echten Rennen. Und dann erst weißt du, okay, jetzt ist das Ding gleich da, ich habe vielleicht noch 2 Minuten und jetzt kann ich nochmal schnell Gas geben und das war's dann für mich. Und das fand ich eigentlich, das finde ich eigentlich noch ein bisschen spannender, als wenn ich weiß, das Catcher-Car, weiß ich nicht, fährt jetzt nochmal etwas schneller und ist jetzt 2 Kilometer weg und 1 Kilometer und dann ist es da. Das ist das Einzige. Ansonsten, wie gesagt, der Akku geht gar nicht. Ich weiß nicht, woran es liegt, aber das ist etwas, was ein absolutes No-Go für mich ist. Und eigentlich, ich bin Gott sei Dank nicht betroffen gewesen, aber ehrlich gesagt, man muss ja auch dazu sagen, der App-Run kostet ja auch was, wenn man da mitmachen möchte, manchmal zumindest. Ich weiß nicht, bei Adrian und bei mir war es so. Ich weiß nicht, wie es bei dir war, Lukas. Ja, auch, ne? Ja, doch, klar. Genau, der kostet Euro, ja auch was. 20 Euro Anmeldegebühr quasi. Das ist jetzt nicht wahnsinnig viel, aber es ist trotzdem was und es kostet eben ein bisschen Geld und dann muss man ehrlich gesagt schon erwarten können, dass das funktioniert und klar, es ist eine Stiftung dahinter, es ist alles für einen guten Zweck, aber es ist halt eben auch ein Sponsor dahinter, der jetzt nicht der ärmste aller Unternehmen ist und da muss man halt sagen, wenn das mir passiert wäre, dann wäre ich nicht so drauf, wie Adrian jetzt drauf ist. Also ich finde, man kann das gar nicht zu stark überbewerten, weil das Ding, es muss einfach funktionieren. Und wenn da technisch was nicht funktioniert, dann muss ich sagen, raste ich schon ein bisschen aus, weil man stellt sich vor, man ist bei einem Marathon und der Chip misst nicht richtig oder der fällt aus und du gehst über die Ziellinie und ja, sorry, wir haben es leider nicht aufgezeichnet. Geht nicht. Also das ist ein absolutes No-Go, muss ich leider sagen. Wie gesagt, ist mir Gott sei Dank nicht passiert, aber auch Topläufern ist es übrigens, also anderen Topläufern, Adrian, wir sind alle Topläufer, klar, aber auch den Profis ist es passiert, nämlich Marcel Bräutigam, das weiß ich, der wollte auch mitlaufen, ich habe das im Insta-Live schon gesagt, einer der absoluten Top-Ultraläufer und der ist, glaube ich, auch nach 17 Kilometern oder sowas ist das Ding zusammengebrochen. Ja, und da muss ich sagen, das ist nicht gut, das sollte nicht passieren. Ja, das ist echt ärgerlich. Ja, enden wir auf einer etwas bitteren Note, aber okay. Ich wüsste auch nicht, wie ich das noch rumkriege. Nee, es war aber eine tolle Geschichte. Ja. Der Wings for Life Run ist super und da solltet ihr immer mitmachen und unterstützen. Und wie gesagt, ich kann es nur nochmal sagen, alles drumherum war super top organisiert, hat Spaß gemacht und diese eine Geschichte, die muss man halt noch verbessern und dann läuft es. Genau. Auf jeden Fall cool. Könnt ihr alle gerne mal dran teilnehmen nächstes Jahr. Das Startgeld und man kann auch mal extra spenden. Gehen alles zu 100% an die Rückenmarksforschung, glaube ich, ist es. Ja. Und das ist auf jeden Fall eine gute Sache. Gut, dann würde ich sagen, kommen wir doch mal zu einer Premiere. Und zwar feiern die Tabea und der Adrian eine Premiere mit ihrem neuen Format, das sie wieder aufleben lassen in einem neuen Gewand. Jetzt hast du noch die Kurve gekriegt, sonst wollte ich gerade sagen, so richtige Premiere ist es ja nicht, weil wir hatten es schon mal früher. Genau, auf jeden Fall gibt es die Coaching-Ecke oder weiß noch nicht, wie ihr das gerne nennen wollt, ist wieder zurück. Ich glaube, dieses Mal habt ihr jede Menge Fragen von Zuhörern oder Athleten von euch, weiß ich jetzt nicht genau. Kannst ja gleich nochmal was dazu sagen, wenn du magst. Ja, spielen wir erstmal den Einspieler und danach können wir nochmal kurz nochmal was zu sagen. Genau, viel Spaß damit. Hallo zu unserer ersten Wechselzone-Coaching-Episode heute mit mir, der Tabea und... Mit mir, mit dem Adrian. Hallo. Hi. Cool, dass du dabei bist, Adrian. Wir haben so viele Fragen bekommen. Ich war echt überwältigt. Ich hatte schon Sorge, dass wir uns für die erste Episode oder für den ersten Einspieler noch selber Fragen überlegen mussten. Aber das war nicht der Fall. Also wir mussten wirklich eine Auswahl treffen jetzt fürs erste Mal. Ich finde es total cool. Ja, definitiv. Ja, finde ich auch. Also wir haben einen Aufruf gestartet, gell, dass die Leute uns Fragen zuschicken sollen und die Fragen kamen wirklich, es kamen wirklich viele, viele Fragen. Und wir werden wirklich einen kleinen Ausschnitt nur hier heute bearbeiten, weil zu mehr, alle, die wir bekommen haben, die würden wir eh nicht schaffen. Von daher, das wird mit den Episoden so peu à peu kommen. Genau, also wir haben uns bei der Vorauswahl ein paar Gedanken darum gemacht, wie wollen wir es machen. Es werden heute erstmal allgemeinere Fragen dran kommen. Ins Detail können wir dann einfach zu späteren Zeitpunkten nochmal kommen. Und für die Leute, die Motivationsfragen gestellt haben, auf die werden wir auf jeden Fall im nächsten Format eingehen. Genau, es geht jetzt erstmal um ganz grundlegende Trainingsfragen. Und Adrian, ich würde sagen, ich starte direkt mit der ersten Frage. Ja, genau. So und bin gespannt, was du dazu sagst. Also, habt ihr Erfahrungen und wenn ja, welche mit Trainingssteuerung über Watt anstatt über die Herzfrequenz? Oder reicht bei Amateuren die Steuerung über die Pace? Wie macht ihr das mit euren Athleten und Athletinnen? Erzähl mal. Ja, also mit Watt-Training habe ich keine Erfahrung. Also ich habe zwar den einen oder anderen Athleten, der jetzt über Garmin Brustgurt das Training zwar jetzt nicht steuert, aber mit aufnimmt. Ich glaube beim Stride, da habe ich auch, ich glaube sogar der Henning hat, glaube ich, einen Stride, meine ich mich zu erinnern, aber ich persönlich arbeite damit nicht. Also ich finde das noch nicht hundertprozentig ausgereift, muss ich sagen. Beim Garmin Brustgurt finde ich das einfach nicht sinnvoll genug, irgendwie über Brustgurt da die Wattsteuerung irgendwie zu messen. Also von daher geht es zumindest bei meinen Athleten in erster Linie über die Pace. Es gab auch schon mal den einen oder anderen Athleten, der auch über die Herzfrequenz schon mal trainiert hat, weil er das von früher gewöhnt war. Aber davon sind wir dann auch abgekommen, weil ich finde auch die Herzfrequenz ist nicht immer verlässlich. Ne? Also die ist wirklich sehr tagesabhängig. Ne? Habe ich einen guten Tag, habe ich einen schlechten Tag, habe ich gut geschlafen, habe ich schlecht geschlafen und so weiter und so fort. Ja. Von daher ist es zum einen die Pace und dann aber versuche ich wirklich mit meinen Athleten auch so ein bisschen das Gefühl zu üben und schreibe dann manchmal so, die Einheit machst du locker nach Gefühl. Es soll sich wirklich locker anfühlen. Und es ist schon manchmal lustig, was dabei rauskommt, weil manchmal meinen die Athleten, es ist zwar locker, aber so auf dem Papier sieht es halt so ein bisschen anders aus. Aber das gehört einfach zum Lernen dazu. Ne? Genau. Ja. Wie ist es bei dir? Ähnlich, ja, also mit Herzfrequenz habe ich ähnliche Erfahrungen gemacht wie du. Also nicht nur, dass es Menschen gibt, die hochpulsig unterwegs sind und andere eher in niedrigeren Herzfrequenzen sich befinden, sondern auch, also gerade bei Frauen ist es eben auch zyklusabhängig, wie hoch da die Herzfrequenz mal steigt und dann fühlt sich das trotzdem nicht locker an. Deswegen bin ich davon auch weg, aber ich mache es bei vielen Athleten und Athletinnen wirklich über diese ja, Gefühlsbeschreibung, weil ich habe ich mache zwei Sachen, ne? Ich fahre da wirklich zweigleisig. Ich habe angefangen, wirklich den Leuten hinzuschreiben, die und die Pace, weil ich einfach gesehen habe, das, was die sonst trainieren, dann ist das eben langsamer Lauf und das andere ein lockerer Lauf. Und einige von denen waren damit wirklich überfordert, dass da dann eine Pace stand. Obwohl ich mir wirklich sicher war, dass die das locker laufen können, war das für die so, boah, ich weiß nicht, für mich voll überfordert, weil da jetzt diese Zahl steht. Und deswegen lasse ich die Athleten da so ein bisschen selber entscheiden, ob sie eine Pace-Angabe haben wollen, weil manche brauchen das eben auch, damit sie dann auch so eine Orientierung haben, aber wiederum andere finden das viel besser, wenn ich einfach hinschreibe, ein langsamer Lauf, ein lockerer Lauf, ein zügiger Lauf und so weiter. Natürlich unter Vorbehalt, dass ich vorher genau erkläre, also ein langsamer Lauf bedeutet und ein lockerer Lauf bedeutet und so weiter. Ne? Also das muss eben dann auch verstanden sein, dass auch wenn der Ausdruck erstmal heißt locker, dass das schon auch mit einer gewissen Anstrengung verbunden ist. Ne? Wohingegen dann langsam schon auch in einem Bereich sein sollte, dass die Person das theoretisch noch weiterlaufen könnte, also noch viel weiterlaufen könnte, selbst wenn der Lauf dann fertig ist. Mhm. So Geschichten, ja. Ja, das ist also eine ganz, ganz interessante Geschichte, was das angeht, weil, wie ich vorhin gesagt habe, ne, wenn der ein oder andere meint, er ist halt locker unterwegs, dann locker bedeutet aber auch für viele Wohlfühltempo, ne, ist das Tempo, womit man, sag ich mal, die meiste Zeit unterwegs ist, wenn man einfach so losläuft, ne, man findet sich dann sehr schnell in so ein Wohlfühltempo. Ist aber bei Weitem nicht das Lockere, wenn wir jetzt von einer Regenerationseinheit sprechen, ne, dann ist es eher, ungewohnt locker und dann halt von Bewegungsmechanismus dann wahrscheinlich gar nicht mehr so locker, weil ungewohnt. Ne? Und das ist auch was man auch erstmal üben muss. Ne? Auch wenn es sich blöd anhört, aber auch das langsame Laufen muss gelernt werden. Und wer immer nur entweder einerseits ballert oder auf der anderen Seite nur im Wohlfühltempo läuft, fährt im Endeffekt auch nur in zwei Gängen. Ne? Und verschenkt aber auch da so Möglichkeit zum Beispiel wirklich so dieses ganz langsame, ne, Tempo zu üben oder eben halt vielleicht sogar das ganz, ganz schnelle, dieses Sprinttempo, ne, was jetzt vielleicht der eine oder andere auch nicht so ganz mag. Also wirklich eine ganz, ganz kurze Sachen von was weiß ich, 10 bis 20 Sekunden, aber die war schon fast ans Maximum, ne, führend. Ja, das stimmt. Und also ich hatte da jetzt neulich erst so eine lustige Situation mit einer Athletin von mir. Da hatte ich nämlich einen Tempolauf aufgeschrieben und hatte ihr damals noch hingeschrieben, in einer Pace von 5:10, also irgendwie einlaufen und dann 5 Kilometer in einer 5:10. Und sie war danach total verzweifelt und meinte, boah, was denkst du denn? Das ist doch dann kein Tempo. Ich bin ja gesprintet, ich habe das überhaupt nicht durchgehalten und so. Und ich war mir aber eigentlich sicher, dass sie das hätte laufen können. Und dann habe ich gesagt, weißt du was, wir gucken jetzt mal, dass wir eher ein bisschen nach Gefühlsbereichen gehen. vorerst so und hat ihr eine Woche später dann lockeren Lauf aufgeschrieben. Ja, und dann ist sie 8 Kilometer ganz entspannt in einer 5:10 gelaufen und schrieb mir danach so, ach, das ging voll locker, das ist jetzt total komisch, weil letzte Woche konnte ich das ja gar nicht laufen. Und ja, da manche brauchen es mit der Pace, andere sind da eben dann auch sehr schnell überfordert und denken, dass sie das nicht hinkriegen oder so. Ja, genau. Ja. Von daher individuell muss man eben gucken, was dann eben für die Athleten und Athletinnen so passt. Definitiv. Sehr gut. Frage beantwortet oder, also ich denke, ja, beantwortet, ne, würde ich sagen. Ja, ich denke auch. Okay, dann gehen wir mal zur nächsten Frage über. Was hast du noch? Jetzt hatten wir die Frage 9, gell, die wir uns in unsere Liste aufgeschrieben haben. Ich glaube, die hast du auch. Ach ja, richtig, die hab ich. Die habe ich. Okay, dann mache ich mal weiter. Und zwar, ist Training in der Mittagspause sinnvoll? So 30 bis 40 Minuten. Na, mach du jetzt erstmal zuerst. Also ich kann... Ja, ich wollte gerade sagen, also ich kann das nur mit einem ganz klaren Ja beantworten. Also wenn man die Zeit hat und vor allem, wenn einen das nicht stresst und man in der Zeit nicht vielleicht mal was essen sollte oder vielleicht auch mal zur Ruhe kommen sollte, je nachdem, welchen Beruf man auch ausübt, dann macht es absolut Sinn, hier dann auch kurz laufen zu gehen. Was meinst du dazu, Adrian? Ja, ein ganz klares Ja, finde ich auch. Also du hast schon treffend gesagt, ne? Es hängt natürlich so ein bisschen ab, ne? was übe ich für einen Beruf aus und so weiter. Aber wenn jemand ne, uns solche Frage stellt, dann gehen wir davon aus, dass er da die Zeit hat und auch jetzt irgendwie vielleicht eine sitzende Tätigkeit. Und dann finde ich das wirklich allemal sinnvoll, ne? Da einfach so ein bisschen auch, das heißt dann einfach nur frische Luft tanken, einfach sich ein bisschen bewegen, den Kreislauf in Schwung bringen. Also es ist ja keine vertane Zeit, ne? Also man kann ja auch in 30, 40 Minuten kann man wirklich sehr viel anstellen, ob jetzt Lauf-ABC oder kurze Steigerungsläufe oder kurze Sprints oder mal einfach mal so einen Tempodauerlauf über, was weiß ich, 15 Minuten mit kurzen Auf- und Abwärmen. Also die Möglichkeiten gibt es wirklich en masse. Ja, man sollte halt einfach vorher schauen, ob man bei sich in der Firma dann auch duschen kann. Das würde ich empfehlen. Wenn man danach duschen kann, dann kann man auf jeden Fall auch in der Mittagspause laufen. So würde ich das sehen. Ja. Sonst wird es vielleicht für die Arbeitskollegen ein bisschen lästig. Ja, das stimmt. Definitiv, ja. Ja. Aber sonst hätte ich da nichts einzuwenden. Ja, definitiv. Finde ich auch. Also das, ich sag mal so, es gibt, weil die Frage kam auch mal, also bei einem meiner Athleten, so im privaten Gespräch, so von wegen Junk Miles. Also ich finde, also in den Bereichen, in denen wir trainieren, gibt es keine Junk Miles. Ich finde auch diesen Begriff, finde ich, ist irgendwie, ja, das ist für jemand vielleicht erfunden, der jetzt irgendwie kein oder mal Alibi-Einheiten macht, ne? Einfach rausgeht und jetzt einfach mal was sich eine Zeit totschlägt. Aber man kann wirklich aus jeder Einheit kann man irgendwas basteln, ne? Wie gesagt, wie vorhin erwähnt, ob jetzt Technikübung, ob jetzt kurze Sprints, ob jetzt einfach Tempodauerlauf oder ne, da gibt es wirklich sehr viele Möglichkeiten, was man machen kann. Von daher, für uns gibt es keine Junk Miles. Ich glaube, bei den Profis, aber selbst dann, ne, das Training ist da auch wirklich sehr strukturiert und so weiter. Also diesen Begriff Junk Miles, den habe ich nie gemocht und finde ihn ziemlich, ich weiß nicht, unpassend. Gibt es nicht. Ja, Junk Miles, damit meinst du das deutsche Äquivalent zu Kilometern? Ja, genau. Wahrscheinlich, ne? Ja, also einfach so laufen, um... Laufen einfach... Ohne großen Sinn, ne, ja. Einfach so ein bisschen, um das schlechte Gewissen zu beruhigen, vielleicht im Endeffekt kann man sagen. Wenn man jetzt vielleicht mal einen großen Umfangblock hat und jetzt irgendwie nicht weiß, was man da jetzt irgendwie machen soll, aber jetzt unbedingt noch mal ein paar Kilometer machen will. Ja, also wie gesagt, auch da, ne, kann man, also ich glaube, keine von uns ist so gut in der Lauftechnik, ne? Also Lauftechnik kann man immer einbauen, also selbst das und dann sind schon keine Junk Miles. Ja. Auf jeden Fall, ja. Ja, schnell beantwortet, oder? So, sehr gut. Dann mache ich mal mit der nächsten Frage. Und die richtet sich so ein bisschen an dich, würde ich sagen, weil du das vor kurzem gemacht hast. Und zwar, Wie verträgt sich ein Streak mit einem harten Trainingsplan, wo eigentlich Ruhetage für Hobbyläufer nötig wären? Sind 2 bis 6 Kilometer im GR1-Bereich an Ruhetagen ein Problem oder ist das doch stark leistungsabhängig? Was sagst du? Ja, also ich würde erstmal ganz platt sagen, dass ein Trainingsplan und Streakrunning vereinbar sind und auch ein harter Trainingsplan mit Streakrunning auf jeden Fall vereinbar sind. Es kommt jetzt halt immer auch so ein bisschen drauf an, wo sich der Athlet oder die Athletin befindet. Ja, also du meintest jetzt gerade, ich habe da Erfahrung gesammelt. Ja, ich habe jetzt mal einen Monat gestreakt und da kann ich jetzt aus Erfahrung sprechen und sagen, ja, da muss man sich erstmal Zeit geben und da muss der Körper erstmal so nacharbeiten und man merkt das auch, wenn man gar nicht wirklich Intervalle oder Tempoeinheiten mit drinne hat, ist es doch schon sehr anstrengend und da können die Beine schon mal richtig wehtun, einfach weil dieses tägliche Laufen noch überhaupt nicht gewöhnt ist von dem Körper. Von daher, wer jetzt sagt, er möchte eigentlich Streakrunning anfangen, ja, könnt ihr prinzipiell erstmal gerne machen, aber dann vielleicht noch nicht mit einem harten Trainingsplan, sondern erstmal für ein paar Monate oder zumindest mal 6 Wochen den Körper dran gewöhnen, dass er jetzt jeden Tag laufen muss und dann kann man immer noch anfangen, härtere Trainingseinheiten mit reinzunehmen. Prinzipiell, je nachdem, was man eben auch unter Streaken versteht, so dieses ganz Grundlegende ist ja, dass man diese eine Meile am Tag läuft. Wenn du diese eine Meile am Tag läufst und die wirklich, wirklich langsam läufst, dann kann man das schon fast mit einem Ruhetag gleichsetzen. Ja, das würde ich auch so sehen. Aber wie gesagt, auch genau, und aber auch hier Vorsicht, ich habe es wie gesagt selber gemacht und ich habe mir diese Ruhetage in Anführungsstrichen auch gegönnt. Und es war wirklich an den Tagen nach diesen ganz kurzen Einheiten schlimmer als an Tagen, an denen ich länger gelaufen bin. Also da muss man wirklich erstmal abwarten und gucken, wie der Körper darauf reagiert. Und wie gesagt, dann mit der Zeit kann man mit Sicherheit auch da einen härteren Trainingsplan einbauen. Ja. Aber interessant war ja bei dir, weil wir da auch schon in ziemlich engen Austausch waren, wie das bei dir verlief. Also ich fand das schon sehr, sehr spannend, weil im Endeffekt endete das fast mit dem Virtual Race von unserer Wechselzone zu Ostern. Ja, es endete. Genau, dann und da hast du ja wirklich an einem Wochenende oder an den Osterfeiertagen, da hast du einen Block zum Schluss hingelegt, der hat es wirklich in sich gehabt. Da hast du 90 Kilometer, 93 Kilometer gemacht. Es waren fast oder fast 100. 100 sogar, genau. Und ich weiß noch, die Tage davor, dann gab es ja auch bei dir so ein bisschen auf und ab, ne? So, es gab Tage, da lief es richtig total gut, ne? Dann wiederum welche, wo du gesagt hast, oh, ich komme gar nicht raus. Aber ne, so nach den ganzen Wochen des Streaklaufens, dann nochmal an ein Wochenende nochmal fast 100 Kilometer zu laufen, ist schon wirklich eine krasse Geschichte. Und dann habe ich ja, glaube ich, auch zu dir gesagt, ne, dass dein Körper sich einfach, glaube ich, so auch an das Streaken gewöhnt hat, so an dieses tägliche Laufen. Ne? Irgendwann kommt so diese Transformation, kann man fast sagen, ne, wo der Körper da jetzt einfach auch so ein bisschen so in diesen Run-Flow ist, ne, und weiß, okay, ich gehe jeden Tag raus. Ne? Es wird jeden Tag gelaufen. Ja. Und das war schon sehr spannend. Ja. Und auch die Laufökonomie, ne, die verbessert sich halt einfach ungemein dadurch. Also was ich eben auch gemerkt habe, ist, dass ich sehr schnell auch wieder so, also dann war diese Grundlage, die sonst bei mir immer so zwischen, keine Ahnung, einer 5,50 und einer 6er Pace meistens war, also das, wo ich wirklich ewig laufen konnte, dass sich das relativ schnell echt nach oben geschraubt hat, so von der Geschwindigkeit her. Und es war also diese, ich glaube, in der Woche hatte ich dann hinten raus irgendwas um die 110 Kilometer, was auch so die, die kilometerreichste Woche meines Lebens war bisher. Die lief schon relativ easy. Und auch an dem Tag nach dem Marathon, da hatte ich ja dann noch versucht anzugreifen, mir da den Sieg zu holen beim Virtual Race. Da bin ich ja dann am nächsten Tag losgelaufen, bin irgendwie noch, keine Ahnung, fast 10 Kilometer gelaufen und zwar, also es ging, ne? Also es war überhaupt nicht so schlimm. Also ich glaube, wenn man das auch richtig einsetzt, also ich hätte, glaube ich, auch weitermachen können mit dem Streaken, Es hat dann wirklich, es war tatsächlich so, dass ich an dem Dienstag keine Zeit gehabt hätte, noch irgendwie zu laufen. Das war einfach, das war so ein richtig voller Tag. Da werden mir jetzt die Streaker auch widersprechen. Man kann immer 1,6 Kilometer laufen, ja, mit Sicherheit. Aber für mich war es dann auch erstmal abgeschlossen und ich wollte eben auch einfach sehen, was ist Streaken, was macht es mit dem Körper, aber auch welcher Effekt setzt danach ein. Mhm. Und das kann ich wirklich sagen. Also ich bin da immer so zwischen 60 und 80 Kilometern gelaufen. Die laufe ich jetzt immer noch, aber jetzt halt verteilt auf 4 bis 5 Tage, manchmal 6. Und das fühlt sich schon lockerer an irgendwie, ne? Also der Körper nutzt jetzt die Ruhetage auch nochmal viel intensiver. Ja, sehr interessant. Also ich würd tatsächlich auch sagen, also Streaken ist eine gute Geschichte. Ich habe es noch nie gemacht. Ich hatte es hin und wieder mal vor. Ich muss tatsächlich sagen, so lange ich laufe, und das ist schon eine Zeit lang, habe ich noch nie irgendwie, keine Ahnung, an Streak über vielleicht länger als eine Woche. Ich habe vielleicht eine Woche komplett durchgelaufen, aber das war's dann. Das kann man vielleicht noch nicht richtig Streaken nennen. Aber ich finde es wirklich eine sinnvolle Geschichte, gerade ne, in Bezug, was du vorhin angesprochen hast, auf die Laufökonomie, ne, dadurch, dass der Körper einfach jeden Tag in diesen Laufrhythmus drin ist, ne, und da bekommt man so ein bisschen diesen Laufrhythmus, ne, dann ist das auf jeden Fall was einen später ja dann auch hilft, ne? Ja, Adrian, können wir einrichten in dein Training? Ja, schauen wir mal. Mal 2 Wochen streaken oder so. Schauen wir mal. Also ja, weißt du, das Problem, was heißt Problem, aber ich meine, das würde sich auch machen lassen, aber so dieses, du musst jetzt raus, du musst raus, du musst raus, du musst raus. Ne? So dieses, das würde mir vielleicht so ein bisschen Schwierigkeiten bereiten, weil ich auch oft jemand bin, der gerne da auch so ein bisschen frei bleibt, ne, was so die Auswahl der Sportarten angeht, ne? Also. Genau, ich wollte gerade sagen, ich glaube, bei dir wäre das Hauptproblem, dass, wenn du sagen würdest, ich streak mal für eine gewisse Zeit, also mit Radfahren war da nicht mehr viel. Ja. Ich glaube, ich bin einmal in den 4 Wochen dann Fahrrad gefahren und das war schon echt, wo ich so dachte, boah, ich könnte auch gerade einfach mal Pause gebrauchen. Ne? Also ich glaube, das wäre bei dir dann, ich weiß nicht, ob es dir so viel Spaß machen würde, aber das kann man ja auch einfach mal probieren. Ja, gehen wir vielleicht mal für irgendwann mal ins Auge fassen. Momentan habe ich auch ziemlichen Spaß am Radfahren, beziehungsweise an der Kombination aus beiden. Von daher, vielleicht kann man das auch als Streaken nehmen, ne? dass ich das abwechselnd jeden Tag mache. Ja, das wäre doch eine Idee. Also apropos Streaken und kombinieren, ich hätte da noch so eine Frage. Okay. Und zwar ist es dann meine Lieblingsfrage. Ich freue mich schon auf deine Antwort. Wäre es euch eine Idee, mal ein Trainingslager zu machen? Also mit allen AthletInnen, die Lust haben, irgendwo in die Höhe zu fahren und intensiv zu trainieren. Willst du oder soll ich? Okay, ja, also zum einen, die Idee ist mega und wir hatten die auch schon mal tatsächlich realisiert sozusagen, und wir waren ja letztes Jahr im Januar mit dem Lukas und mit dem Henning hier vom Wechselzone Podcast, waren wir für eine Woche in Portugal und haben dort quasi ein Trainingslager gemacht. Und das war richtig eine ganz coole Geschichte, richtig eine richtig schöne Erfahrung. Einfach den ganzen Tag essen, trainieren, essen, schlafen, trainieren, essen, schlafen, in beliebige Reihenfolge und zwischendurch auch nochmal Blödsinn reden und Blödsinn machen vielleicht auch mal. Also war cool, das war richtig cool und ich wäre wirklich jederzeit dafür, mal sowas zu machen. Ganz klar, und ich weiß von dir, dass du da auch nicht abgeneigt wärst. Auf gar keinen Fall. Ja, ich habe es bisher immer nur mit einer Freundin gemacht, dass wir zu zweit immer mal irgendwo hingefahren sind und dann wirklich, ja, also gib ihm, ne, ordentlich Kilometer gemacht. Aber mit mehreren und vor allem, ja, wenn jetzt wirklich von deinen Athleten, von meinen Athleten einige sagen, komm, wir haben da Bock drauf, wir wollen das machen. Ja, also mit 2 Trainern kann man da auch in Gruppen arbeiten oder so. Also ich fände sowas sehr cool. Und wir hatten ja im Vorgespräch auch schon mal so blöd in die Tüte gedacht, dass man das ja sonst auch in Deutschland machen genau. kann, je nachdem, wie lang sich Corona jetzt auch noch zieht. Wir können ja mal damit rechnen, dass es dieses Jahr auf jeden Fall vielleicht nichts mehr wird mit einem Urlaub im Ausland. Nächstes Jahr bleibt abzuwarten. Aber auch Deutschland hat ganz tolle Ecken, wo man laufen und Fahrrad fahren kann. Definitiv. Und vielleicht kann man ja mal ein Training fürs Trainingslager machen oder so. Die Idee kam mir heute Morgen noch. Ein Training fürs Trainingslager? Also, dass du fit bist. Ja, genau. Dass wir, weißt du, weil es gibt ja keine Wettkämpfe, ja. dass du die Leute fit machst, damit sie dieses Trainingslager okay, aber dann richtig ein episches weißt du? Trainingslager dann. Es wird dann halt so ein richtig episches Trainingslager, so Last Man Standing. Ne? Und, genau. Also, nein, keine Ahnung, irgendwie habe ich gedacht, dass das wäre doch mal eine coole Geschichte, weil ich finde, gerade so Trainingslager leben ja auch so davon, dass man sich am Ende so denkt, boah, das habe ich jetzt alles erlaufen und erfahren und ich stehe trotzdem noch genau. und falle noch nicht. Eigentlich kann ich die Saison beenden, weil es geht gar nichts mehr. Ich bin so fit. Ja, ja. Ja, aber also sollte wirklich von der Seite der Hörer Interesse bestehen, ja, meldet euch. Vielleicht kriegen wir irgendwas auf die Beine. Und ja, also ja. Wir sind da wirklich, was das angeht, sind wir sehr offen. Und ich kann mir auch vorstellen, also zum Beispiel von Lukas und eigentlich von allen, von Henning und von Ludwig, da bin ich ziemlich überzeugt, dass die alle dabei wären. Und ja, also wenn der ein oder andere Hörer da Interesse hätte, einfach melden und dann versuchen wir was auf die Beine zu kriegen. Wäre schon eine coole Sache. Ja, genau. Also ich meine, Interesse äußern und dann weiß man ja, wem man Bescheid geben kann. Genau. Wenn es dann dazu kommt. Genau. Sehr cool. Ja, dann. Ja, beste Frage. Genau. Ja, finde ich auch. So. Nein, die anderen waren die auch. Die anderen waren auch gut, aber klar, ich meine, das macht, also so ein Trainingslager macht ja natürlich Spaß, ne? Und schon alleine ja. deshalb. Eine Frage haben wir noch. Und ja. zwar, eure liebsten Übung fürs Alternativtraining, sowohl Krafttraining, Mobility und Yoga. Ja. Mhm. Soll ja, ich? Mach. Ich glaube, bei mir ist es halt am einfachsten, weil wer mich kennt und mir so ein bisschen folgt, der weiß, dass ich nicht viel andere Sachen als Yoga mache. Weil ich glaube, wenn man das richtig betreibt und mit Handstand, Kopfstand, was weiß ich nicht alles, da ist da schon sehr viel Eigengewichtstraining und Krafttraining dabei, auch wenn man es nicht als solches deklariert. So. Aber ich bin so der größte Fan vom Yin-Yoga tatsächlich, also Yoga, was davon lebt, wirklich Dehnübungen ganz, ganz lange zu halten, damit man eben ganz tief in die Faszien reingeht und damit ja die Dehnung einfach noch weiter intensiviert. Also man hält hier die Dehnübung so 2,5 Minuten ungefähr. Und da habe ich jetzt auch mal so überlegt, was sind da meine allerliebsten Übungen, welche mache ich eigentlich immer? Das sind natürlich die Hüftöffnerübungen und die Beinrückseiten dehnen, die sind einfach total beansprucht, wenn du läufst. Und deswegen ist es auch sehr, sehr wichtig, vor allem, finde ich, an einem Ruhetag, wenn die Beine dann auch mal ein bisschen entspannter sind, da auch mal ein bisschen mehr für zu tun. Ich mache da hauptsächlich dann die halbe Taube, vielleicht können wir da mal ein Foto oder so hochladen? Mhm. Weiß ich nicht, ob die Leute sich das so vorstellen können. Die aus dem Yoga kommen, glaube ich schon. Und ja, sonst mache ich dann eben sehr, sehr viel aus dem Vinyasa-Flow, also herabschauender Hund. Und dann geht man ja in den heraufschauenden Hund beispielsweise und in den Deep Lunge. So Geschichten, ja, also alles, was hier die Hüfte dehnt und die Beinrückseiten dehnt. Das sind meine absoluten Favorites, Lieblingsübungen. Und dazu vielleicht noch kurz, weil ich das häufiger mal gefragt werde oder das immer mal mitbekomme. Wenn ihr sowas macht, vor allem wenn ihr die Übung so lange haltet, bitte nicht direkt nach dem Laufen. Hm. Ist ja. einfach, also es muss ja nichts passieren. Aber wenn man sich vorstellt, man hat vielleicht gerade eine harte Einheit hinter sich und hat schon belastete Muskeln, dann muss man nicht auch noch in der Dehnung reingehen. Also man denkt sich, glaube ich, immer so, ach, es ist ja nur Dehnen, da kann ja schon nichts passieren, aber das ist eben auch Training und da muss der Muskel auch arbeiten und deswegen gerne an einem Tag, an dem man auch läuft, aber vielleicht mal so 2-3 Stündchen warten und dann abends vom Fernseher oder mit einem Buch oder so sich dann nochmal dehnen, aber bitte nicht direkt danach. Da bin ich auch ein großer, Verfechter davon, dass man diese Reize nicht mischt, ne? Weil im Endeffekt ist das nichts anderes als Reize, ne? Wenn man sich jetzt vorstellt, zum Beispiel man macht einen Tempodauerlauf, dann hat man Körper einen wirklich starken Reiz gegeben und dann kommt man nach Hause und fängt an zu dehnen und dann bekommt er einen ganz anderen Reiz auf einmal, ne, und dann vermischt sich das Ganze, ne, und ich meine, ich sag das jetzt einfach mal so, der Körper weiß im Endeffekt, ja, was willst du denn jetzt eigentlich von mir, ne, und deshalb ist diese Empfehlung, wirklich mindestens 2-3 Stunden zu warten, schon ganz richtig, also beziehungsweise das sehe ich genauso und macht es auch genauso. Also ich würde mich nie nach einer Laufeinheit direkt in Anschluss irgendwie dehnen. Auch Krafttraining finde ich da auch jetzt so ein bisschen grenzwertig, irgendwie das beide zu verbinden. Ich habe auch das schon mal gemacht und die Erfahrung war ganz interessant, gerade wenn man jetzt schwere Kniebeugen macht und danach laufen geht. Das ist schon, das muss man mal gemacht haben, aber ich würde das jetzt nicht irgendwie als jetzt wirklich eine regelmäßige Einheit jetzt jemand in Trainingsplan schreiben, also das passt einfach nicht, ne? Da sollte wirklich dazwischen Zeit sein, weil das einfach unterschiedliche Signale an den Körper sendet. Genau, und zu Yoga muss ich sagen, da habe ich jetzt so die letzten zwei Wochen, ja, habe ich da so ein bisschen Erfahrung gesammelt. Ja, erzähl doch mal. eine sehr, sehr interessante Erfahrung. Ich habe vorher noch nie mit Yoga zu tun gehabt, aber dank Tabea habe ich zum Yoga gefunden und fand es halt sehr spannend, denn die Tabea macht einmal die Woche eine Live-Yoga-Stunde auf YouTube. Ja, vielleicht kannst du da ein bisschen Werbung zu machen und wir setzen auf jeden Fall mal den Link in die Shownotes. Vielleicht hat der ein oder andere mal Lust, ein bisschen mitzumachen. Ja, genau. Also das ist jetzt, glaube ich, den letzten Monat hat das schon immer hingehauen mit einmal pro Woche. Diese Woche bin ich leider nicht dabei. Ah, okay. Also ich arbeite ja nebenher noch hier bei einem lokalen Fitnessstudio, die ja jetzt auch schließen mussten. Und wir haben ein YouTube-Channel, Move Sportwelt heißt er. Und da kann man sich aber, also nicht mehr alle Livestreams, aber ein paar findet ihr noch, wo ich auch Yoga gebe. Im letzten gab es leider ein bisschen technische Probleme, aber ich glaube, das hat nicht so arg gestört. Und ich meine, dass ich auch nächste Woche auf jeden Fall wieder dabei sein werde. Genau, man muss natürlich immer so ein bisschen gucken. Es gibt viele Leute, die eigentlich Kurse anbieten und jeder will mal ran. Man kann natürlich jetzt gerade nicht so viele Online-Kurse geben, wie man sonst im Studio gegeben hätte. Und deswegen kann man leider nicht sagen, jeden Freitagabend sieht man mich dort, sondern das ist immer ein bisschen spontaner, wenn eben dann Platz frei ist. Genau, ja, aber war auch so meine erste Erfahrung im Yoga geben und dann auch noch online, aber fand es sehr cool und hat mich auch sehr gefreut, dass du da ein bisschen was mit anfangen konntest und du es, glaube ich, ganz gut fandest. Ja, also ich fand es auch gut, du hast es auch richtig gut gemacht, also so viel Lob muss sein und ich würde auf jeden Fall dabei bleiben, also das, ich meine, obwohl ich wirklich regelmäßig Krafttraining mache, habe ich das doch schon ganz schön gemerkt, ne, hier und da, weil das doch eine ganz andere Art von Bewegung, von Halteübung und so weiter ist, ne. Es ist halt wieder eine ungewohnte Belastung für den Körper und von daher, ja, also ich fand's wirklich sehr, sehr cool. Ja, danke, ja. Cool. Ja, aber was sind denn deine Lieblingsübungen? Ich habe ja jetzt schon aus dem Nähkästchen geplaudert. Was sind so die Übungen, die du, sag ich mal, so mindestens dreimal die Woche also, machst? Also, so wie du beim Yoga zu Hause bist, so bin ich im Krafttraining zu Hause. Also, ja. Ich habe wirklich, tatsächlich ist Krafttraining, ich mache das Krafttraining nicht so, wie man sich das üblicherweise vorstellt, sondern das Krafttraining von mir ist so in meinen Tagesablauf eingebunden. Dadurch, dass ich alles hier zu Hause habe, ne, und auf gar kein Fitnessstudio angewiesen bin, kann ich eigentlich jederzeit hin. Ne, und da gehe ich mal einfach mal morgens mal für eine Viertelstunde hin, da gehe ich mal am nächsten Tag irgendwie abends oder nachmittags mal zwischendurch mal hin und das ist einfach mal so ein bisschen so in den Tagesablauf integriert. Jetzt wurden wir hier nach den Lieblingsübungen gefragt. Also, da haben wir auch schon mal im Vorfeld drüber gesprochen. Also, wenn ich mir wirklich eine Übung aussuchen müsste, die ich gerne mache, dann ist das auf jeden Fall das Kreuzheben. Na, ich finde, das Kreuzheben ist wirklich eine sehr, sehr gute Übung, die sehr viele Muskeln beansprucht und die mir wirklich auch geholfen hat, so mit gerade so beim Radfahren und so, also was Kraft angeht, Stabilität und so, ist also Kreuzheben unschlagbar. Eine Übung, die ich aber machen müsste, wäre tatsächlich wenn Kniebeugen. Ich mag Kniebeugen, aber halt nicht so gerne. Irgendwie bin wahrscheinlich, weil ich da bei Weitem nicht so gut daran bin wie beim Kreuzheben. Nichtsdestotrotz mache ich es, weil es für einen Läufer ist es wirklich eine sehr, sehr nützliche Übung. Auch sonst, ne, es ist eine gute Übung, die sehr viele, man denkt irgendwie bei Kreuzheben nur an Beine, aber es ist bei Weitem viel mehr, ne, als nur Beine. Es ist, ne, es ist eine Halteübung für den Rumpf, es ist eine gute Übung für eine Bauchmuskulatur und so weiter. Was ich halt sehr gerne mache, sind Klimmzüge. Also das ist auch was, ja, was ich eigentlich fast jeden Tag einfach so zwischendurch einfach mal so hier mal fünf und da mal fünf und das läppert sich so über den Tag. Ja, cool, auf jeden Fall. Ja, was ich noch mal ganz kurz erwähnen möchte in Bezug auf Krafttraining, ist das, was auf jeden Fall gerade für uns Ausdauersportler viel besser ist als statische Übung an Maschinen, sind auf jeden Fall Langhantel, Kurzhantel, Kettlebells, so diese Gummibänder, die jetzt so ziemlich im Mode sind. Zwar Übung, die wirklich Kraft und Koordination verbinden. Ne? Das ist wirklich gerade für uns ist das sehr, sehr nützlich in Bezug aufs Laufen. Da gibt es mittlerweile en masse Übungen im Netz, die man finden kann, wie man beides verbinden kann. Aber es ist auf jeden Fall viel besser, als jetzt im Fitnessstudio zu gehen und sich irgendwo an eine Maschine zu setzen, weil dann arbeitet man einfach einseitig. Ne? Und das ist ja nicht unser Ziel. Ne? Dafür geht man nicht im Fitnessstudio. Wir gehen dafür, dass wir wollen beim Laufen besser werden und nicht jetzt irgendwie Muckis aufbauen oder sonstiges. Von daher immer Kraft mit Koordination verbinden. Da ist man auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Das ist auch, was dem Laufen zuträglich ist. Ja, deswegen finde ich ja den Begriff Stabi, also Stabilisationstraining, so gut, weil ich finde halt, wenn du jetzt, wie heißt es zum Beispiel, wenn du an der Beinpresse bist, dann hat das nicht mehr viel mit Stabilisation zu tun, weil da musst du ja nichts ausgleichen, aber wenn du dir zum Beispiel einen Kettlebell nimmst und den, keine Ahnung, aus der Kniebeuge heraus nach vorne oben schmeißt, dann gibt es ja ganz viele Muskelgruppen in deinem Körper, die dann eben auch gegensteuern müssen. Ja. Und das macht ja Stabilisationstraining aus, also dass du deinem Körper einen Reiz gibst, den er dann irgendwie in irgendeiner Form ausgleichen muss und dadurch wird er stabiler. Und genau. Das funktioniert eben an Geräten immer nur bedingt. Ja, ja, genau so ist das. Und vielleicht nochmal eine kurze Anmerkung, der Ludwig hat es ja auch letztens erwähnt, dass er jetzt, also er macht ja auch regelmäßig Krafttraining, ne, auch jetzt halt gezwungenermaßen zu Hause und hat sich auch letztens die Bänder geholt, mit denen er jetzt trainiert. Ach ja, richtig. Ja, da haben wir ein paar Übungen jetzt ausarbeitet, beziehungsweise für ihn gefunden. Und da meinte er so von wegen, ja, ich habe da halt nicht allzu viel von gemerkt, aber dann halt am nächsten Tag dann wiederum doch, und zwar an Stellen, wo er es halt sonst nicht merkt, wenn er im Fitnessstudio geht. Ne, da sieht man halt einfach, dass man da halt wirklich ganz anders den Körper beansprucht, ne? Weil Ludwig ist auch jemand, der das Krafttraining gewöhnt ist, aber das ist schon wieder was anderes, ne? Jetzt mit so Bändern zu arbeiten, ja. Genau. Ja, genau. Cool, und auf jeden Fall auch immer beibehalten, das Krafttraining, ne? Also nicht so machen wie ich in meiner ersten Ruhewoche nach dem Streak, das habe ich im Adrian nämlich auch schon erzählt. Ich glaube, da kann sich auch jeder so ein bisschen reinfühlen. Man hat dann so wenig zu tun und denkt sich so, ach, jetzt mache ich mal Krafttraining, weil dafür hatte ich jetzt so wenig Zeit und das ist ja Regenerationswoche. Und dann hast du einfach von diesem einmal Krafttraining für 3 bis 4 Tage in deiner Regenerationswoche einfach harten Muskelkater, weil du es total übertrieben hast, weil du das Laufen irgendwie gerade nicht machen kannst und das dann versuchst zu kompensieren. Also das hätte ich besser wissen müssen, Von daher bitte einfach immer ins Training integrieren und nicht nur, wenn man dann gerade mal nicht laufen kann oder es vielleicht irgendwo weh tut und man dann denkt, man muss dann so auf Teufel komm raus mit Muskelkater und so. Ne? Genau. Adrian, ja, so sieht's aus. Und was ich dazu nochmal anmerken möchte, dass eine Ruhewoche sollte bei uns auf jeden Fall auch mal als Thema kommen, weil das ist auch ein sehr, sehr gefragtes Thema, weil man einfach oft nicht weiß, wie verhält man sich, ne? Und also darf ich am Ruhetag trainieren, darf ich nicht trainieren? Also das sind wirklich so Fragen, die viele halt beschäftigen und da könnten wir demnächst auch mal ein bisschen was darüber erzählen. Ja, finde ich gut, vor allem, weil wir zwei ja auch die Diskussion, muss man fast sagen, schon darüber hatten, über die Sinnhaftigkeit von Regenerationswochen. Von daher, ich glaube, wir sind da nicht grundverschieden eingestellt, aber so ein bisschen andere Ansichten haben wir da schon. Also ich glaube, das wäre auch eine schöne Diskussion, die bestimmt hörenswert auch ist. Vor allem, da haben wir schon andere Erfahrungen gemacht, ne? Das hat sich schon mal herauskristallisiert. Aber was gut ist, ne? Und was auch zeigt, dass es gibt ja nicht nur diesen einen Weg, ne? Es gibt mehrere Wege. Ja, cool. Dann haben wir schon ein bisschen angeteasert, würde ich sagen, für die nächste Episode. Hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht. Fand ich auch, war sehr cool. Und hiermit nochmal die Aufforderung, schickt uns weiterhin die Fragen. Wie gesagt, wir haben heute bei Weitem noch nicht mal die Hälfte der Fragen bearbeitet, die wir bekommen haben, aber schickt weiter die Fragen, wir nehmen sie alle dran. Alles klar, genau so machen wir es. Okay. Dann würde ich sagen, gehen wir zurück. Bis dann. So, das war Tabea und Adrian mit ihrer Premiere. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß. Adrian, möchtest du noch gerne was dazu sagen? Auf jeden Fall vielen lieben Dank für die ganzen Fragen. Und wir haben wirklich jede Menge Fragen bekommen. Also da waren wir schon sehr erstaunt. Also wir haben schon mal in vergangenen Episoden mal dazu aufgerufen, dass wir wieder dieses Coaching-Format auferleben lassen und dass uns Hörer Fragen zu schicken können. Auch unsere Athleten, Tabeas und meine, haben auch fleißig Fragen geschickt. Und also wir haben bei Weitem nicht alle beantwortet. Das war wirklich nur ein kleiner Auszug. Und da haben wir auf jeden Fall noch was für die nächsten Episoden. Aber auch hier weiter nochmal der Aufruf, stellt uns weiterhin gerne die Fragen. Wir nehmen sie alle dran, vielleicht jetzt nicht immer in der nächsten Episode, aber die Fragen werden alle bearbeitet. Ja, sehr schön. Bevor wir zum Ende kommen, uns hat nochmal eine Hörerfrage erreicht. Und zwar der Holger hat uns über Instagram eine Frage gestellt zur letzten Episode. Da haben der Henning und ich ja über die Zwift und Strava und Co. Plattformen gesprochen. Und der Holger wollte von uns wissen, was wir für einen Smart Trainer benutzen. Und der Henning und ich haben eigentlich denselben. Und zwar den Wahoo Kicker Core. Der hat damals, wie heute auch, ich habe nochmal extra geguckt, der kostet ja immer noch 800 Euro. Nicht gerade ein Schnäppchen, muss ich sagen, aber dennoch, für mich persönlich war es auf jeden Fall das Geld wert. Ich bin vollkommen zufrieden. Und weiter fragte der Holger, was wir sonst noch für welche empfehlen können. Also auf jeden Fall Wahoo kann ich euch sehr gut empfehlen. Da habe ich auf jeden Fall auch Erfahrung. Es gibt auch die teure Variante, es gibt auch noch die billigere Variante, also ich glaube, die kosten Euro. Genau, es gibt noch einen für 500, ja. Ja, und aber ich persönlich würde, wenn man dann so macht, dann vielleicht doch ein bisschen mehr Geld in die Hand nehmen. Ich meine, jetzt 500 und 800, weiß nicht, da muss jeder für sich selber entscheiden, aber dieses billigere Modell sieht für mich persönlich ein bisschen unstabil aus und das ist für mich, habe ich gemerkt, sehr wichtig. Gerade dieser, den ich jetzt habe, der hat einfach nur so zwei schräge Stäbe und die sind wirklich fest. Was ich halt noch empfehlen kann, ich mache es einfach mal ein bisschen kurz, Tax ist eigentlich immer eine ganz gute Adresse für sowas. Man kann natürlich auch da die teure Variante oder die etwas billigere wäre der Tax Flux S Smart, die kostet so 550 Euro. Der sieht leider so ein bisschen aus wie die billigere Variante vom Kicker, also vom Wahoo. Die hat nämlich auch so diese zwei Beine und ich bin persönlich nicht so dieser Fan davon, aber wenn es Hörer gibt, die da Erfahrung haben und sagen, der ist super, der ist stabil, dann könnt ihr mir gerne Bescheid sagen. Was auch noch eine gute Adresse ist, wäre die Elite, also Elite, da gibt es zum Beispiel den Directo X, der kostet so um die 650. Das ist auch eine Adresse gewesen, wo ich persönlich mich so ein bisschen umguckt habe, bevor ich mich für Huawei entschieden habe, wollte ich eher so Richtung Elite Drivo, heißt der, gehen. Der hat damals auch so um die 800 Euro gekostet. Ja, und im Endeffekt war es dann einfach nur eine Geschmackssache, für wen ich mich entschieden habe. Aber ich glaube, mit den zwei Adressen fahrt ihr ganz gut. Es gibt auch noch mehr, aber es gibt auch ganz, ganz viele Tests noch. Ja, ich habe mich auch sehr stark erkundigt damals, was ich haben wollte, was ich brauche. Da muss natürlich jeder selber so ein bisschen gucken, was er präferiert, weil ich finde, das ist schon eine ganze Stange Geld dafür. Aber es ist auch eine schöne Spielerei. Adrian, was hast du für einen? Och, ich habe, Gott, jetzt habe ich vergessen, wie der heißt. Aber hier, nichts von wegen Wahoo Elite oder sowas. Ist schon ein älteres Modell, aber ich bin mit zufrieden. Also sollte ich mir jetzt einen neuen zulegen, ja, dann wäre es wahrscheinlich auch Wahoo, weil das halt einfach die Go-To-Marke ist, ne, momentan. Ja, also momentan bin ich zufrieden damit, was ich habe. Für das, was ich darauf mache, ist er vollkommen ausreichend. Ja, das ist auch so ein Ding, ne? Man muss ja auch wissen, was man damit anfangen will. Wenn man da jetzt auch auf Zwift Rennen fahren will und so weiter und richtig viel Watt treten will, ne? Weil das ist dann halt so der größte Unterschied oft, dass die teuren Modellen, dass du damit viel mehr Watt treten kannst. Ne? Mhm. Da gibt es ja auch noch so ein paar kleinere Features, aber so die maximale Wattzahl, die du da treten kannst, ist so der Hauptfaktor. Ja. Steigung ist auch oft noch ein Faktor. Steigung, ja, genau. Ja, da gibt's, da ja, gibt's das, auch. Ja, aber ich persönlich muss sagen, so mit der mittleren Variante ist man für das, was man, glaube ich, machen möchte, außer man will wirklich jetzt auf Rennen sich auslegen, dann reicht wirklich die mittlere Variante. Also ich persönlich bin da vollkommen zufrieden damit und ich meine, das andere Ding kostet fast doppelt so viel, von daher nur ein bisschen mehr Watt treten zu können. Also da sollte man sich schon wirklich überlegen. Gut. Dann haben wir noch was, Jungs? Ich will vielleicht nur kurz anmerken, dass wir momentan ganz viel Feedback auf Instagram bekommen. Sowohl die Urkunden, die langsam angekommen sind, die werden fleißig gepostet. Freut uns natürlich sehr, dass ihr euch auch gefallen habt. Ihr euch auch verdient alle. Also für unseren Virtual Race, da haben wir die Urkunden jetzt rausgeschickt. Und wir haben ganz viele liebe Worte bekommen. Ich weiß gar nicht mehr von wem alles, aber die alle in die Richtung gehen. Hier, danke für die Motivation. Viele hören uns einfach auch und schreiben das dann auch, dass sie gerade irgendwie unterwegs sind und den Podcast gehört haben und sich dann dadurch noch stärker motiviert in diesen Zeiten fühlen. Das finden wir ganz, ganz toll. Wir teilen die auch immer in unserer internen WhatsApp-Gruppe vor allem, wenn wir solche Nachrichten erhalten. Und die freuen uns immer total. Also macht weiter, schickt uns nette Sachen, folgt uns auf Instagram, erzählt anderen Leuten, bewertet uns, macht uns eine Riesenfreude und ja, in diesem Sinne war das eine sehr schöne Woche für uns. Auf jeden Fall. Ja, definitiv. Ja. Ich wollte dazu noch mal sagen, was der Ludwig gerade gesagt hat, das freut uns wirklich sehr. Ihr glaubt gar nicht, wie sehr wir uns über solche Worte immer freuen, weil wir machen das hier zwar und wenn man jetzt nichts zurückbekommt, weiß man gar nicht, ob man es richtig macht, weil jetzt gerade auch viele Veränderungen bei uns waren. Da stellt man sich auch hin und wieder die Frage, ist das immer noch im Sinne der Hörer oder der Stammhörer? Ja, und wenn man dann solche Sachen dann bekommt, dann ist man auf jeden Fall auch erleichterter und glücklich, dass die immer noch bei uns bleiben. Sind schließlich eure Gebühren. Genau. Ja. Dann danke ich euch, war eine lustige Episode. Und ich entlasse euch in den Abend. Genau. Gute Zeit miteinander. Bis dann. Tschüss. Ciao. Ciao.